Transparenz für die Ohren. Das Pad nochmal rein? Ja. Okay. Ja, 20:04 steht es auf meiner Uhr. Ich sehe uns hier soweit alle. Ich glaube, damit können wir jetzt hier loslegen. Damit eröffnen wir mal die erste Vorstandssitzung des Landesvorstandes der Piraten NRW. Des neu gewählten Vorstandes seit Aachen. Es ist der 29.10., 20:05 mittlerweile. Dann gehen wir mal durch. Wir machen gleich zum Anfang machen wir die GO, aber erstmal wer hier anwesend ist. Und ja, Versammlungsleiter bin ich jetzt hier, Dennis Deutschkämer, Protokollant ist Isan. Oder spreche ich den Namen richtig aus? Ich hoffe. Gut. Stimmt alles. Passt alles gut, das ist ja wundervoll hier. Anwesend sind Patrick Schiffer, Dennis Deutschkämer, Manfred Schramm, Daniel Rasukat, Jonathan Benedikt Hütter. Sebastian Groß ist nicht da, der kommt ungefähr 15 Minuten später. Und entschuldigt, unentschuldigt, abwesend ist Bernd Jan Notter und ja, auch Ralf Hurni kommt ein bisschen später, steht hier gerade. Ja, rein von der Schätzung her, vorstellungsbeschlussfähig oder hat hier jemand Einwände? Gut, das ist nicht der Fall. Das Protokoll vom letzten Mal. Das ist natürlich jetzt der alte Vorstand, wenn man so will. Jetzt haben wir den neuen Vorstand. Das Protokoll ist vom 15.10.2015. Annehmen, ablehnen. Wer ist gegen das Annehmen? Enthält sich auch niemand, oder? Gut, enthält sich auch niemand. Damit ist die Kiste angenommen. Also, Jojo, um das kurz klar zu machen, der Jojo ist mit dem Handy drin, der hört zu und schreibt in den Mumble-Chat, wenn was ist. In dem Mumble-Chat, okay. Korrekt, er ist auch nur, um Missverständnis vorzubeugen, auch für die Aufzeichnung, er ist nur bis ungefähr 21 Uhr hier anwesend. Danach ist irgendwie zeitlich sehr eng. So, jetzt haben wir hier Beschluss der neuen Geschäftsordnung für den Landesvorstand. Ja. Jo, ich fange mal bei mir an. Also ich würde meine Aufgabenbereiche gerne behalten. Und das war es eigentlich auch schon. Ja, das ging zackig. So, Sebastian Groß bzw. Wassel ist jetzt nicht hier, aber er führt das Amt fort. Ja, wir können die Kiste ja auch währenddessen irgendwie immer noch ändern. Das geht ja zu jedem Zeitpunkt, darüber würde natürlich jeder informiert werden. Aber auch er hat, ich lese es einmal kurz vor, Außendarstellung, Weiterentwicklung, SMV, Liquid Feedback, BEO, also alle Meinungsfindungssoftware, wenn man so will. Er macht den Request Tracker, die administrative Betreuung, der Kreise und Piratenbüros und die Antragskommission. Jetzt ist ja irgendwie noch ein Punkt reingekommen, das ist nämlich die Unterstützung des Vorsitzenden, die hat Paki wohl gerade eingefügt. Ja, das steht in der Satzung, das sollten wir zumindest schon so mit festhalten, damit das irgendwie klarer ist. Habe ich mit ihr auch noch mit eingefügt. Sehe ich. Tatsächlich ist das, ja, kommen wir zu meiner Person, Dennis Deutschkämer. Ja, Unterstützung des Vorsitzenden auf jeden Fall. Mitgliederbetreuung, Mitgliederreaktivierung. Ich hoffe, dass mir das diesmal, oder dass es mir besser gelingt. Vernetzung LVs. Ja, LPTs und Veranstaltungen, da würde ich mich gerne etwas weiter zurückziehen. Ich würde immer noch unterstützend wirken. Aber das frisst ganz schön viel Energie. Und weiß ich nicht, ob da noch viel Zeit für was anderes bleibt. Ansprechpartner Yuppies hatte ich mich das letzte Mal gesagt, das ist mir auch nicht so ganz gelungen, gebe ich voll und ganz zu. Nee, nicht, also und dann nehme ich die Yuppies in Schutz nicht, weil irgendwie die Yuppies abweisend gegenüber mir waren, sondern weil ich tatsächlich kaum dazu kam, mit den Yuppies zu sprechen und das tut mir sehr, sehr leid und ich hoffe, dass es dem Jojo diesmal besser gelingt und deswegen würde ich Ansprechpartner Yuppies bei mir als primäre Aufgabe auf jeden Fall rausnehmen wollen. Und da den Jojo, also wenn er mag, auf jeden Fall unterstützend wirken. Ich denke mal, das kann man immer gebrauchen. Und aber auch auf die Außendarstellung mit als weiteren Punkt bei mir reinnehmen. Das kann ich aber auch gleich reinkopieren. Da gibt's einen Kommentar. Ach so. Ach, ihr seid ja hier alle schöne formalen Menschen. Ja, ich denke, das gehört nicht in eine Geschäftsordnung. Isan? Das ist halt der Bereich, den wir nachher abstimmen. Das kommt am besten unten drunter. Oder ich weiß gar nicht, ob wir das mitprotokollieren müssen. Wir müssen am besten ist es, Dennis schreibt vielleicht selber rein, wie er das formulieren möchte. Weil letztendlich musst du das nachher bei deinem Rechenschaftsbericht dann auch vertreten. Du musst ja auch mit abstimmen. Ich nehme erstmal die Veranstaltung und so weiter raus. Ob wir da jetzt einen festen Ansprechpartner haben, ist eine andere Sache. In der Regel liegt es mir aber sehr am Herzen, dass es grundsätzlich funktioniert. Also Ansprechpartner für LPTs und Ansprechpartner UPs würde ich mich jetzt erstmal rausnehmen wollen. Also, was ich da vorschlagen würde, ist, ich meine, wir haben ja ein LPT-Orga-Team, das sind ja in erster Linie Vaku und Bali. Du könntest denen natürlich als Ansprechpartner im LAFO dienen und eben versuchen, das Team noch etwas zu vergrößern, dass die Arbeit da auf mehreren Schultern verteilt ist. Dann wärst Korrekt. Du letztendlich, müsstest du es eben dann auch an die entsprechenden Personen einfach delegieren. Aber auf jeden Fall bräuchten wir da weiter einen Ansprechpartner. Der Ralf hat das bei sich auch stehen. Ja, müsst ihr auskaspern. Aber Ralf ist noch nicht da, oder? Ist der inzwischen? Nee, ist noch nicht da. Ja, lass es einfach erstmal drin stehen, bis Ralf wieder da ist. Welche Bedeutung hat die Tilde, Dennis? So, jetzt bin ich wieder da. Ich bin gerade rausgeflogen. Da hat die Telekom wahrscheinlich mein Mumble einfach nicht hoch genug priorisiert. Nee, die Tilde war jetzt einfach nur für mich gerade zur Merkung, dass ich da noch was rein, beziehungsweise zu sagen möchte. Also Ansprechpartner Jupis hatte ich gerade gesagt, da möchte ich dem Jojo irgendwie, das überreiche ich ihm, das gebe ich ihm und LPT ist ja gut, das lassen wir dann erstmal drin. Du kannst ja auch reinschreiben, Ansprechpartner LPT Orga. Ja, passt schon. Kriegen wir alles irgendwie hin und ach, das haben wir jetzt hier kein Aufriss. Okay. So, Bernd-Jan Notter ist Schatzmeister, auch wiedergewählt. Ich denke mal, da wird sich auch nicht vieles verändern. Auch 2000 Leute an ihren Empfangsgeräten. Finanzverwaltung, Budgetplanung, Rechenschaftsbericht, Führung des Schatzmeisterteams, Spendenakquise. Gut. Ist nicht da, so wird er sich jetzt erstmal nicht dazu äußern können, wird dafür einfach verhaftet. Manfred Schramm, ich denke mal, das kann er selber vorstellen. Ja, natürlich gerne. Hat sich auch nicht viel verändert. Innerparteiliche Vernetzung und Kommunikation mit allen Akteuren, Ausbau und Betreuung der Organisationsstrukturen, Arbeitskreise, Kreise, etc. Vernetzung mit Landtags- und Kommunalmandatsträgern. So. Regio-Mumble und regionale Vernetzung unterstützen, Zusammenarbeit mit der Pico NRW, Kampagnenfähigkeit fördern. Und dann habe ich mir erlaubt, noch dazu zu schreiben, im Vergleich zum letzten Mal ist das also neu. Kommunikation mit NGOs und Verbänden. Dennis. Ah, so, ja, genau. Ralf ist auch noch nicht da. Auch er wurde als Gensek bestätigt. Mitgliederverwaltung, Inventarisierung, Technik, LPDs, Veranstaltung. Ansprechpartner für Datenschutz. Ja. Ich bin da. Fassel ist mittlerweile da. Und der Jojo kann reden. Jetzt hier alle mal nacheinander erst. So, Sebastian Groß, möchtest du noch etwas zu deinem... Hast du irgendwie Pad auf? Bist du ausgerüstet? Sonst gehen wir gerade erstmal weiter. Ja, natürlich habe ich Pad auf und ich habe noch was darunter geschrieben. Bin da zwar beauftragt, aber ich wollte es halt hier vielleicht auch drin haben, dass ich die Zugänge des Bundesverbandes quasi verwalte für den LV und da für die Zugänge zuständig bin. Das ist ja wundervoll. Okay, ansonsten hast du nichts weiter zu beanstanden. Ja, ansonsten hätte ich noch was ich dabei hinschreiben würde. Ich wüsste aber nicht, wie ich es nennen möchte. Eigentlich nennt sich das normalerweise Öffentlichkeitsarbeit und Öffentlichkeitsarbeit gliedert sich an den Außendarstellungen und innere Kommunikation. Jetzt steht da nur Außendarstellung und ich würde ganz gerne Öffentlichkeitsarbeit draus machen. Da steht immer beim Paki oben und Presse dahinter. Von daher weiß ich nicht, ob Öffentlichkeitsarbeit vielleicht nicht so ganz klassisch hier gesehen wird. Sondern vielleicht muss man da weiter differenzieren. Wie seht ihr das? Weiß ich nicht, ob das so alles jetzt hier so krass sein muss. Also mir ist das eigentlich ziemlich gleich. Kurze Anmerkung an Solzke. Nein, das fängt normalerweise nicht früher an. Das ist tatsächlich nur heute eine Ausnahme, weil der Jojo schon um 21 Uhr gehen muss und sonst wäre das einfach viel zu kurz gewesen. Möchtest du das anders nennen jetzt hier noch? Außendarstellung, Öffentlichkeitsarbeit. Also kannst ja, ist gehupst wie gesprungen, glaube ich. Ja, ich denke mir da noch was aus. Das kann ich ja vielleicht noch dann bei einer späteren Sitzung ergänzen. Korrekt. So, der gute Daniel Rasuk hat auch Stahlrabe genannt in seiner Person. Erzähl mal was. Also, viel möchte ich gar nicht erzählen. Eigentlich würde ich es dabei gerne belassen. Die Unterstützung BEO aus Gründen war ja eher mau. Der BEO schläft ja im Moment. Können wir aber gerne drin lassen, weil mich das Thema persönlich auch sehr interessiert. Betreuung Landesgeschäftsstelle formal organisatorisch auf jeden Fall. Jojo, schätze ich mal, macht das eher dann inhaltlich. Unterstützungsschatzmeisterei sowieso und Personalverantwortung können wir auch erstmal so lassen. Deshalb auch direkter Ansprechpartner, nicht nur fachlich, sondern auch ansonsten für Martin. Das reicht mir im Moment eigentlich. Wundervoll. So, jetzt wird er noch beim Jojo getippt, ganz eifrig. Willst du was erzählen? Erzähl mal was. Kannst du was erzählen? Ach so, sorry. Ich arbeite gerade parallel und dann wird es anscheinend so angezeigt, dass ich gerade irgendwas tippen würde. Ich würde gerne Ansprechpartner für die Yuppies sein. Welch ein Wunder. Habe ich ja oft genug erwähnt. Moment, Paki, ich will mal gerade auf die Sprünge. Was hatte ich mir noch rausgesucht? Ich erzähle es ja gerade kurz. Du hattest, also hier stehen jetzt folgende Punkte drin. Das ist natürlich Ansprechpartner und Betreuung der jungen Piraten. Und Piratinnen, nehme ich mal an. Und Unterstützung des Generalsekretariats, Betreuung der Landesgeschäftsstelle und Mitgliedergewinnung. Was möchtest du zusätzlich drin haben? Was soll rausfliegen? Also Unterstützung Generalsekretär habe ich jetzt reingeschrieben, weil es natürlich zur Aufgabe der Beisitzer gehört, eben auch Tickets zu beackern. Ich würde es aber anders nennen. Ich würde es vielleicht einfach Unterstützung des Landesvorstands. Ja, das habe ich eben reingeschrieben, da wurde ich angemeckert, von wegen, er ist ja im Landesvorstand, das könnte man ja nicht so schreiben. Man kann es auch einfach Unterstützung sagen. Paki, ich wollte dich nicht anmeckern, das war nur einfach so logisch falsch. Ja, Unterstützung des Restvorstands. Das ist auch blöd, dann sind die Beisitzer ja zweite Klasse. Wie wäre es denn einfach mit... formalen Verwaltungsaufgaben. Es muss nicht zwingend Mitglieder- oder Finanzverwaltung sein. Einfach Verwaltungsaufgaben. Allgemeine Verwaltungsaufgaben. Außerdem bin ich kein Restvorstand. Ich aber. Also ich würde vielleicht noch einbringen wollen, dass sich bisher zumindest jeder nach so ein paar Wochen gefunden hat, im Landesvorstand, glaube ich zumindest. Was er tut und was er gerne tut und was er gut erledigen kann. Und ich fände es nicht schlimm, wenn da beim Jojo erstmal wenig steht und er vielleicht noch später weitere Aufgaben für sich erkennt. Das sehe ich. Dem würde ich auch so zustimmen. Also ja, ich kann gerade noch nicht einschätzen. Die Aufgaben, die ich bislang drin stehen habe, sind ja auch nicht die kleinsten. Inwiefern da noch Kapazitäten drin sind für die allgemeine Unterstützung des Restvorstandes oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Und wäre da halt die Frage, ob man das erstmal rauslässt oder wie ihr das seht. Die Aufgaben oder Geschäftsbereiche, die du übernimmst, füllst du auch eigenverantwortlich mit Leben. Das heißt, du selbst entscheidest, wie viel Zeit und wie viel Mühe du in die einzelnen Punkte steckst. Das heißt, das kannst du auch nachher noch anpassen. Okay, dann nehme ich das mit den allgemeinen Verwaltungsaufgaben erstmal raus und wir beobachten das bei uns allen und wenn wir merken, dass noch Arbeitsbereiche dazugekommen oder weggefallen, dann machen wir eben einfach eine neue GO. Gut, sind wir durch. Dennis? Ja, großartig. Bernd ist jetzt auch da. Ach, das ist meine Zeit. Jetzt ist auch noch Bernd da. Bernd möchte auch noch was sagen zu deinem Geschäftsbereich. Bist du ausgerüstet? Hast du Pad auf? Hi Bernd. Hallo, schönen guten Tag. Link ist im Pad. Pad-Link ist im Mumble-Chat. Möchtest du was sagen, sonst fahre ich hier fort? Nee, lass mich erstmal ankommen, mach mal weiter. Okay, dann machen wir weiter. Ist jeder dafür? Ja. Ja, genau. Beziehungsweise gibt es jemand... euch ein. Genau, ist jemand dagegen, höre ich jetzt keine und es gibt auch keine Enthaltung dazu. Oder? Jojo, ich schreib dich mal rein, ne? Wie bitte? Wo schreibst du mich rein? Ich schreib dich mal dafür ein für die Geschäftsordnung. Ja, das ist richtig, ich stimme zu. Darf ich nochmal einmal ganz kurz auf das Pad zurückkommen? Da steht über der gerade beschlossenen GO, dass der Jojo das letzte Protokoll annehmen will. Der war aber gar nicht dabei. Kann er das dann annehmen? Doch, der war dabei. Der hat nicht. Und ich habe es gehört. Achso, Moment, stopp! Ja, okay. Moment. Ich enthalte mich beim Protokoll, was das angeht, weil ich war nicht dabei. Das stimmt, also von daher kann ich zum Protokoll nichts sagen, was das Protokoll von der letzten Sitzung angeht. Achso. Also grundsätzlich könnte es natürlich annehmen, aber genau. So, gut. Damit haben wir eine Geschäftsordnung. Das ist ja, geht ja, läuft hier über ein Länderspiel. Bericht des Landesvorstandes. Was haben wir? Der alte, der neue Landesvorstand quasi so gemacht. Oh, ich muss mich da auch noch eintragen. Paki, dann fang mal los. Ja, fang mal los. Ja, war relativ voll zeitlich. Ich habe mich mit Fullerum unterhalten, nochmal über das Piratenportal. Manche Leute kennen das, manche Leute haben da auch mal irgendwann ein Profil angelegt. Er hat jetzt beschlossen, da nochmal ein bisschen mehr Zeit einzuplanen und wir werden, das ist aber soweit noch nicht besprochen, mit dem Landesvorstand wohl eine Ausschreibung machen für Leute, die ihm da helfen. Ich werde da auch noch auf den Bundesvorstand zugehen, weil ich denke, dass das Ding vor allem Sinn macht, wenn wir das bundesweit nutzen. Das ist von dem Potenzial, was da drin steckt, relativ genial. Es sieht allerdings einfach noch nicht besonders gut aus, das kann man aber ändern. Da wird es also zu noch Sachen geben in den nächsten Wochen. Ich war in den Sitzungen der AGÖA, klar, jede Menge Tickets. Dann war ich am 19. bei der Koalitionsvertragsunterzeichnung CDU, FDP, BBK, Piraten mit Bernd. Ich hatte am Dienstag, den 20. ein Gespräch mit dem Landeslobbybeauftragten von Amnesty International, ein relativ langes. Der war übrigens lustigerweise auch auf dem LPT, musste aber früher weg. Ich habe meine örtlich ansässigen Europaparlamentarier angerufen und denen die Hölle heiß gemacht, dass sie gegen die Netzneutralität stimmen sollen. Das hat leider nicht in allen Fällen geklappt. Für? Was heißt für die Netzneutralität? Also gegen diese Verordnung da. Das hat leider nicht in allen Fällen geklappt. Also die CDUler waren da relativ stur. Der FDPler war sowieso der Meinung, dass da noch Fehler drin sind. Gut, SPD und Grüne war letztendlich Glück. Also da SPD war auf jeden Fall auch dafür, das nicht anzunehmen. Die beiden Grünen auch nicht. Dann hatte ich eine Anfrage bezüglich der Kennzeichnungspflicht von der Polizei. Das wurde letztes Jahr beschlossen und da ist bisher immer noch nichts passiert. Da habe ich in der Fraktion mal angefragt, wie der aktuelle Stand ist. Dirk Schatz und Frank Herrmann machen sich da gerade schlau. Das hat wohl irgendwas mit den Klamotten zu tun. Die werden wohl noch hergestellt oder bedruckt oder was auch immer. Das wird wohl auch nur für Hundertschaften gelten und nicht für einzelne Polizisten im Dienst. Leider, was wir dann wahrscheinlich auch nochmal auf die Tagesordnung im Landtag setzen wollen. Ich hatte im Vorfeld des Landesparteitags ein paar Pressegespräche. Ich war am Donnerstag, den 22. auf der Verleihung der Josef-Neuberger-Medaille der jüdischen Gemeinde in Düsseldorf. Sehr interessante Veranstaltung. Ja, und dann war der LPT und dann gab es hier eine Pressearbeit. Und dieses Ding mit der Transparenzsatzung, wo wir auch nochmal eine PM zu rausgeschickt haben. Und jetzt am Dienstag hatte ich einen Termin im LVR-Beirat vom Zentrum für Medien und Bildung. Und heute waren einige Telefonate und Klärungen bezüglich dieses offenen Briefes von den Piraten in Wien. Das war es im Groben und Ganzen. Es waren noch viele Kleinigkeiten, aber ich will euch nicht zu lange mit Details belästigen. Genau, also möglichst relativ kurz fassen. Fassel. Hallo. Ich habe ein bisschen mal telefoniert und Mails ausgetauscht wegen Kreismitgliederversammlung. Habe UBs und Tickets dementsprechend bearbeitet, habe beim LPT-Aufbau geholfen, habe den LPT natürlich auch besucht und habe so ein paar Infos gesammelt, weil wir ja eine Liste von Mitgliedern haben, die wir streichen möchten, da wir diese Mitglieder A nicht mehr erreichen können und B diese Mitglieder auch nicht mehr gemahnt werden können und wir von denen keinen Eingang auf dem Konto haben. Da gibt es so ein paar Randbedingungen, die man halt einhalten muss und die müssen wir halt noch erfüllen, damit das dann halt an die Bundesverwaltung übergeben werden kann. Ansonsten habe ich in den letzten 2 Wochen nicht viel getan. Okay. So, Solzkin fragte gerade, ja natürlich dürfen Fragen gestellt werden. Ich würde aber präferieren, dass wir das am Ende machen, damit wir jetzt erstmal hier so durchziehen. Okay, ich Dennis, habe den LPT mitorganisiert, teilgenommen, Stammtischbesuch, Preisverleihung von Cogni Home in Bielefeld an der Universität. Wurde ich eingeladen, war ich da, habe da auch tatsächlich zwei Piraten getroffen, Frank Herrmann war da und Lutz Martini. Pressekontakte gesammelt, ich habe versucht, so, ich nenne es jetzt einfach mal in der Shotgun-Methode, hier einfach alle kommunalen Pressemenschen anzuschreiben, und tatsächlich hat das relativ viele Blüten getragen, wovon ich sehr verwundert schon fast bin. Dann gab es heute ein Presseinterview, Montag vielleicht auch nochmal, und Veranstaltung über den Breitbandausbau. War gestern von der CDU initiiert, vorgestern von der CDU initiiert, aber wurde eigentlich ziemlich schnell eigentlich von den Bürgern und Unternehmen gekapert und die waren sich da eher am Auskotzen. Ja, das war's von mir, kurz und knapp. Gut, dann mache ich gleich weiter. Ich kann berichten vom Mumble-Team PolGF, vom Tatkraft-Tag in Wuppertal, vom Stammtisch Bochum, den ich besucht habe, von der Helferkonferenz der Piratenfraktion im Landtag, NRW, vom Düsseldorfer Treff der NRZ, wo wir eine Einladung hatten. Dann gab es eine Vorstandssprechstunde. Dann gab es den lustigen LPT NRW 15.2, wieder ein Mumble-Team PolGF. Ich habe diverse Telefonate, Mails und Tickets bearbeitet, gemacht, getan, an der PM zur Transparenzsetzung mitgewirkt und auch das Piratenportal ein bisschen getestet. Damit bin ich fertig. Bernd? Ich dachte, wir wollten nicht mehr so episch über diese Berichte machen. Ich würde nämlich sonst sagen, steht im Pad. Na ja, komm, für die Zuhörer ein bisschen was hier. Kurz zusammengefasst. Ach, LGS, Schatzmeisterclub, LAFO-Sprechstunde, LPT, Stammtisch im Meerbusch, verschiedene Tickets, dann nochmal bezüglich der der Klage, was die Anzeige angeht, mich gekümmert, das wäre es im Großen und Ganzen. Gut, war doch schön kurz. Ralf? Nee, das war schön schnell. Ja, hallo, ich war etwas später, wie ihr mitgekriegt habt, mein S-Bahn. Ihr kennt das. Tagesgeschäft, Tickets, Mails, wie gehabt, das Ganze mit den Mahnungen, Vorbereitung für den LPT. Dann war ich zwischendurch bei der Gensex-Sitzung am 20., habe am 22. die Sprechstunde besucht, dann war LPT und nach dem LPT wieder das mit den Mahnungen. Ja, Starrabe. Ja, ich habe wie gewohnt in letzter Zeit wenig gemacht. Eine Überweisung, einen Stammtisch und einen LPT. Allerdings mehrere Umlaufbeschlüsse, Tickets, Mails. Nicht viel ansonsten. Fertig. Gut, damit sind wir quasi durch. Außer Jojo, du hast irgendwie noch schon was gemacht. Bist du sprechbar? Ja. Also. Du bist total abgehackt. Hört ihr mich jetzt besser? Geht das so? Etwas. Okay. Negativ ist wieder schlecht. Also, ich habe mich auf dem LPT... Nee, komm, das hat keinen Sinn so. Korrekt. Wir tragen ja was ein und kriegen wir hin. Ist ja auch noch, du bist ja erst quasi 4 Tage da im Amt. So, dann fahren wir mal weiter. So, was jetzt? Gibt's Fragen zu den Berichten? Dann machen wir das jetzt. Obwohl, sonst kann sagt, das passt eher zu Sonstiges. Na gut, dann machen wir das Sonstige. Außer jemand anderes hat noch Fragen. Wundervoll, dann gehen wir jetzt hier weiter. Berichte, Statistiken, möchte dazu jemand was sagen? Ja, dann sag. Ich sag was, ja. Aktuelle Zahlen habe ich noch nicht. Die verändern sich immer noch täglich. Ich hatte heute zwar kurz mit dem Schlumpf mal getwittert, aber da er selbst unterwegs war, hat das noch nicht geschafft. Vielleicht kommt da noch was nach heute. Okay. Also die Zahlen werden vielleicht im Wiki vollständiger stehen, als sie jetzt hier im Pad sind. Genau, dann kommen wir hier mal ein bisschen zu den Terminen, denn hier darf jeder jetzt seinen Werbeblock einfügen. Das kommunale Vernetzungstreffen findet im Unperfekthaus in Essen statt und das ist der 7.11. Die Uhrzeit steht hier leider nicht, aber ich vermute, es ist 11 Uhr oder 7 Uhr oder 10 Uhr, irgendwie sowas. Und da seid ihr reichlich herzlich zu eingeladen, egal ob ihr kommunaler Mandatsträger seid oder nicht. Für die Kontakte untereinander, was macht der eine, was macht der andere und wie hat es man schon mal gemacht, ist das eine wirklich wundervolle Veranstaltung. Ich habe noch einen kurzen Einwurf. Ja. Infos der Fraktion, soll ich da nicht einfach den Bericht vom Jens Ophira reinkopieren für die AGWA? Das wäre dann der nächste Tagesordnungspunkt, Paki. Achso, sorry. Ich dachte, ihr wärt schon drüber. Sorry. Genau, die Landtagsfraktion kann eine Kostenübernahme bzw. eine Tagespauschale machen, da steht auch alles schön drin im Pad bzw. im Wiki. Und bitte aber vorher anmelden, dann funktioniert das. Haben wir weitere Termine jetzt in Zukunft? Irgendwas war doch noch, ich habe es vergessen. Genau, ihr seht, das kommunale Vernetzungstreffen ist um 10 Uhr im Raum 222, also es ist so groß, es sollte auffindbar sein. Ansonsten gibt es, und da möchte ich auch nochmal zu herzlich aufrufen, Michel Marsching reist rum und als auch wir, bitte kommt auf uns zu. Wenn ihr als Stammtisch, KV, VKV, Menschen mit Interesse, was auch immer, wollt, dass mal wirklich hier ein, beziehungsweise jemand von uns, nicht nur zum Anfassen, sondern auch vielleicht zum Angucken, da ist, dass man sich mal mit den Menschen direkt unterhält, sich mal das Herz ausschüttet, was auch immer, vielleicht gibt es sogar Lob, wer weiß, ist doch hier dazu aufgerufen. Infos der... Ja, sonst haben wir keine Termine oder gibt es hier aus den Zuhörenden noch irgendwie ein paar Punkte? Ich warte noch auf die Vervollständigung der Infos über die KVT vom Korax. Der hat nämlich aufgehört mit so wie, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Wenn er das auch noch in den Chat schreibt, schreibe ich es auch noch ins Pad. Gut, also der KVT wird weiter vervollständigt. Sollten mehr Infos im Wiki sein. Wie gesagt, 7.11. 10 Uhr im Unperfekthaus in Essen. So, Infos der Fraktion. Weiter hier. Packi, erzähl mal was. Ja, ich weiß nicht, ob jemand aus der Fraktion da ist. Ich glaube, Moni habe ich eben irgendwo gesehen. Thorsten. Haben wir halt, wir kriegen immer wöchentlich, wenn was ansteht, wenn jetzt nicht gerade Pause ist, Ferien oder so, bekommen wir eine Zusammenfassung von der Pressestelle in der Landtagsfraktion. Und da sind halt so die einzelnen Tage aufgelistet, was wann wo passiert. Und zusätzlich kommen dann halt noch Sachen dazu, die so die ganze Woche überlaufen. Ja, einfach mal durchlesen. Soll ich das vorlesen? Nein, lese ich es mal vor. Hey, folgende Infos aus der Piratenfraktion NRW. Geplante Kommunikationsschwerpunkte zu Ausschüssen. Am Dienstag Innenausschuss mit öffentlicher Anhörung zum Gesetz der Abschiebungshaft. Mittwoch Ausschuss Schule und Weiterbildung, öffentliche Anhörung zu unserem Antrag Datenschutzkultur an Schulen verbessern. Da war im Übrigen auch die Demo vom Landtag, einmal von den Lehramtsanwärtern und dann noch die Demo gegen Lehrermangel, bei denen ich beide war. Am Donnerstag ist dann, also heute war dann der Innenausschuss mit dem Thema V-Leute und Togesa und der Ausschuss Familie, Kinder, Jugend mit dem Gesetzesentwurf der Piratenfraktion zum Thema Kinderbildungsgesetz. Und heute hat der Verkehrsausschuss getagt mit dem Antrag der Piratenfraktion Landesluftverkehrskonzept. Ansonsten lief die Woche noch die Nachbereitung zur Helferkonferenz mit der Sichtung der Inhalte der Protokolle der Slots. Dieser Antrag, der vorbereitet werden soll von den Teilnehmern, Bildern und Videos. Ansonsten, diese Woche hat stattgefunden und wird wahrscheinlich morgen auch noch stattfinden, die Vorbereitung fürs Plenum nächste Woche mit wahrscheinlich 6 Anträgen. Und die Neu- und Umbesetzung der Ausschüsse wegen des Austritts von Daniel Schwert war wahrscheinlich Thema der Fraktionssitzung am Dienstag. Also, das ist, vielen Dank dafür. Ansonsten sehe ich jetzt hier auch noch im Sprechenraum den Lukas und die Moni. Ihr könnt bestimmt was erzählen, oder? Nur wenn sie wollen, die habe ich da einfach zwangsweise mal reingezogen. Wundervoll. Erzählt mal was. Zum Rapport, bitte. Ja, ich bin jetzt gerade eben reingekommen. Ich frage mich, was ich denn so erzählen soll. Also ich kann viel erzählen, aber dann langweilt ihr euch ganz schnell. Ich würde vorschlagen, wir drehen das ein bisschen und ihr stellt uns Fragen. Was hast du denn diese Woche gemacht? Ich persönlich oder für die Fraktion oder was? Ja, es ist meistens so, dass die Leute, die von der Fraktion in die Mumble-Sitzung, Vorstandssitzung kommen, halt zum einen das Zusammenfassen, was so los ist, das habe ich ja gerade gemacht, und dann halt eben noch so ein bisschen plaudern, was so einzelne Leute gemacht, was vielleicht ja nicht so in der Öffentlichkeit ankommt, was im Moment so Thema ist. Und da du ja vielleicht jetzt im Landtag warst die Woche, kannst du das vielleicht noch so ein paar Sachen drumherum erzählen. Ich muss weg. Was? Wer muss weg? Paki muss weg, weil Kind. Kommt dann wieder. Okay, ja, ich kann's versuchen, was ich denn so gemacht habe. Also bei mir stand diese Woche an, was ich schon hinter mich gebracht habe, war der Sportausschuss. Und da standen einige Berichte auf der Tagesordnung. Es gab auch einige Anträge, aber nicht von uns. Etwas Spannendes, was dort im Sportausschuss geschehen ist, wo man sagen kann, wir haben da vielleicht was angeregt oder was Gutes umgesetzt, war folgende Sache. Es gab einen Bericht zur Reiteuropameisterschaft CHIO in Aachen. Dem einen oder anderen könnte das ein Begriff sein. Das war ein relativ großes Event, wurde auch halt international im Fernsehen übertragen und da war halt auch eben der Ober-Guru da dieser Organisation dort und hat dann halt natürlich so ein bisschen erzählt, wie gut das war, wie toll die Veranstaltung war und so weiter. Alles, was man so macht. Was dann folgte, waren halt ja Lobeshymnen und Danksagen der anderen Fraktionen zu diesem Thema, wie toll das doch irgendwie ist, dass es da sowas gibt und wie sehr diese Veranstaltung von den Aachenern und von der ganzen Region dort mitgetragen ist und wie sehr man sich damit identifiziert und wie stolz man auch darauf ist und so. Und das habe ich mir halt angehört. Und nachdem dann alle Sprecher was dazu gesagt haben, habe ich mich dann auch gemeldet und gesagt, dass ich es auch ganz toll finde, dass es da sowas gibt. Aber auch im Hinblick auf irgendwie stolz drauf sein und sich damit halt identifizieren und so. Es ist ja so, dass halt ständig auch neue Menschen in diese Region hinzuziehen und spielte dann natürlich auf Geflüchtete an und habe dann diesen Cheforganisator dann einfach mal kackdreist gefragt, was er denn davon halten würde, nächstes Jahr zu dieser Veranstaltung einfach mal ein Freikartenkontingent für diese Reitveranstaltung an die Flüchtlingshilfe zu geben. Man hat ihm angemerkt, dass er erstmal schlucken musste, weil er dann natürlich damit sofort konfrontiert war. Nach anfänglichen bisschen Schlitterkurs hat er dann aber letzten Endes gesagt, dass er sich das sehr gut vorstellen könnte, das zu tun. Und ja, ich bin gespannt, ob die das dann nächstes Jahr machen. Ansonsten bin ich morgen beim Industrieclub Düsseldorf ab 10 Uhr. Da findet eine Veranstaltung statt, heißt Digitales NRW. Es geht also eher um digitale Themen mit Industrie- und Wirtschaftskontext. Da bin ich morgen von 10 bis 13 Uhr. Um 13 Uhr bin ich dann in der Staatskanzlei. Da gibt es einen runden Tisch zum Thema Breitbandausbau. Da muss ich auch noch mal hin. Ich habe mich heute mit unserem Fraktionsgeschäftsführer so ein bisschen über Kampagnenfähigkeit von Themen unterhalten. Ich bereite mich schon auf die nächste Woche vor, denn ihr wisst ja, da findet wieder das Plenum statt und ich denke, so geht es auch vielen anderen Mitarbeitern und MDLs, die dann entsprechend jetzt schon in der Vorbereitung für die Plenarsitzung sind. Die Anträge werden gesichtet von den anderen Fraktionen, es werden halt teilweise schon Reden geschrieben, man überlegt, ob man mit Entschließungsanträgen andere Fraktionen irgendwie oder Anträge an auf Aktionen flankieren kann. Ich habe heute mit Grampi darüber gesprochen, über Themen für mögliche aktuellen Stunden. Und da bietet sich das Thema Netzneutralität an, im Hinblick auf eben, ja, ihr habt ja sicherlich das mitverfolgt, die Deutsche Telekom hat sich immerhin 24 Stunden Zeit gelassen, um halt dann mal mit einem neuen Geschäftsmodell aufzutrumpfen. Zitat war so, ungefähr, ja, die deutschen Startups können, wenn sie denn halt irgendwie Spezialdienste haben wollen, ja durchaus mal ein paar Prozent ihrer Umsätze dann an die Telekom abführen. Und eventuell nehmen wir das zum Anlass, um halt in Form einer aktuellen Stunde zu thematisieren, inwieweit halt eben dieser umstrittene Beschluss des Europaparlaments zum Thema Netzneutralität sich halt auf die Wirtschaft und die Startups in NRW auswirkt und ob das denn wirklich so toll ist. Denn man muss halt auch sagen, die habt ihr ja mitbekommen, SPD oder die Christdemokraten, Sozialdemokraten im Europaparlament haben sich ja relativ eindeutig dafür bzw. dagegen ausgesprochen und die wird man da wahrscheinlich ganz schön festnageln können. Das ist unglaublich gut, ne? Was die Telekom auch den Firmen zahlt, damit man überhaupt das Internet von der Telekom braucht, die das Internet erst attraktiv machen. Aber gut, das ist, ne? Ja, so nach dem Motto, so schönes Startup haben sie da, wäre ja echt schade, wenn ihnen was passiert. Mhm. So, ich hoffe, dieser Bericht war so in eurem Sinne. Also ich war jetzt vollkommen unvorbereitet. Insofern, wenn ihr noch was wissen wollt, dann sagt mir einfach Bescheid. Könnt ihr mich hören? Ja. Okay, weil ich hatte gestern ganz große Probleme und ich befürchte, das geht hier auch nicht lange gut. Soll ich auch ein bisschen was erzählen? Noch 2 Minuten? Fühl dich frei. Ja, das war eine sehr spannende Woche. Ich war am Montag den ganzen Tag in Wuppertal an der Uni und habe mir Projekte zum Thema Informatik an Grundschulen, Informatik in Kindergärten angeguckt, habe mitdiskutiert, war eine große Runde, waren Bundestagsabgeordnete da und fand ich sehr, sehr spannend. Am Dienstag war ich bei der Fraktionssitzung und nachmittags hatte ich ein Gespräch zum Thema Inklusion mit dem Elternverband sprachbehinderter Kinder. War leider schade, wir hatten ja Dienstag, den Antragsdienstag, also unser Antrag war um 14 Uhr weg und da waren noch einige Dinge, die ich ansonsten in unserem Antrag hätte unterbringen können. Wir haben aus unserem Bereich im nächsten Plenum 2 Anträge, einmal zum Thema Inklusion und der andere, da geht es um Alphabetisierung und Grundbildung, was im Moment ein ganz großes Thema ist, auch im Hinblick auf Flüchtlinge, muss man sagen, also dass die Volkshochschulen, die brauchen sehr viel mehr Geld und Kapazitäten, um da sinnvoll arbeiten zu können. Am Mittwoch hatte ich Schulausschuss und das war gestern. Gestern Nachmittag war ich bei einer Podiumsdiskussion vom Verband Bildung und Erziehung in Kamen. Das war auch total spannend, auch zum Thema Inklusion. Das habe ich gestern Abend schon erzählt, dass ich nachher angesprochen worden bin und man mir gesagt hat, dass man die Piraten im Thema Bildung bislang gar nicht so auf dem Schirm hatte und sich erkundigt hatte und das ganz großartig findet, was wir in dem Bereich machen. Das hat mich natürlich total gefreut und motiviert. Gestern Abend hatten wir dann ja die große Mammelsitzung auch zum Thema Informatik an Grundschulen. Dann war ich Dienstagabend, war ich im Mammel und habe mir auch was von dieser Piratenplattform angehört. Das ist ja gerade schon erwähnt worden. Das finde ich eine ganz großartige Idee. Der Paki hatte ja gesagt, dass man da weiter dran arbeiten will. Ich habe das mal so getestet als größter anzunehmender Dummkopf, sage ich mal. Also ich komme da gut mit zurecht und ich finde, da sollten wir auf jeden Fall dranbleiben. Ja, und morgen ist im Ministerium Bildungskonferenz, wo ich im Grunde mehr oder weniger den ganzen Tag bin. Und ich vermute, dass es da unter anderem halt auch nochmal um die schulische Situation und Lehrer im Bereich Flüchtlinge gehen wird. Ja. So, jetzt ist mir aufgefallen, was ich noch vergessen habe, wenn Moni soweit durch ist. Jo. Was vielleicht spannend ist, ich hatte diese Woche einen Termin mit einem Vertreter der evangelischen Kirche. Es ging um das Thema Freifunk und ich bin gespannt, was draus wird. Die evangelische Kirche in NRW ist sehr interessiert an diesem Thema, möchte da gegebenenfalls sogar eine kleine Kampagne dazu machen. Ich bin gespannt, ob ich da halt zwischen Freifunkern und der EV-Kirche vermitteln kann, konnte da aber Überraschung mit ein bisschen Fachkompetenz glänzen, was die, glaube ich, ein bisschen beeindruckt hat. Ansonsten war bei mir noch Thema das BHKG, also das Brandhilfe und nee, Brandhilfeleistungskatastrophenschutzgesetz. Da planen wir Piraten zu diesem Gesetz, was dann neu gemacht wird, einen Entschließungsantrag, der in die Richtung kritische Infrastruktur und IT-Sicherheit geht, weil das in diesem Gesetzgebungsverfahren vollkommen unbeachtet geblieben ist. Es findet nicht mal Erwähnung, was natürlich sehr schade ist, weil wenn wir uns Gedanken machen um mögliche Katastrophenfälle, dann müssen wir halt auch eben die potenziellen, ich sag jetzt mal, neuen Gefahren, die sich mit der Digitalisierung dort einschleichen, auch beachten. Und wir werden versuchen, da halt auch mit den Leuten aus dem Innenbereich da halt eine piratige Note quasi zu setzen. Mal schauen, was draus wird. Ich würde gerne was ergänzen, wenn ich darf. Gestern war die Nachhaltigkeitskonferenz im Landtag NRW, eine ganztägige Veranstaltung des Umweltministeriums mit vielen externen Leuten, Markt der Möglichkeiten, viele NGOs waren da und. Sehr witzig fand ich, dass der Deutschring hat sich präsentiert im Plenum und hat einen kurzen Videoeinspieler gebracht, Jugendliche erklären konnten, so in einem Satz, wie sie sich das nach NRW 2030, wenn ich fand wirklich total lustig, nein, war sehr passend, dass eine Jugend Ich glaube, Nixos ist weg, oder nur ich? Nur ist weg. So an Nixos? Nixos, Nixos, Nixos. Jetzt besser? Nein. Sehr, sehr schlecht. Immer noch nicht besser? Sag mal einen Satz. Ich sag mal den Satz, ich jetzt einen Satz sage. Ist gut. Gut, bis wo konnte ich hören? Bis zur Mitte. Gut, ich sag's nochmal, lustiger Einspieler vom Deutschen Jugendring, eine Jugendliche, die sagte in Videoeinblendung so, nachhaltiges NRW bedeutet für mich, RWE ist pleite und Garzweiler ist dicht gemacht. Das hat dann unter anderem auch das Thema mit dominiert, das Thema Braunkohle in NRW. Am Nachmittag war dann auch Simone für uns auf dem Podium, hat auch nochmal was zur Nachhaltigkeit, insbesondere auch zur Energieversorgung gesagt, unsere Position da dargestellt. Das, finde ich, hat sie recht gut gemacht. Mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen, aber Nachhaltigkeit ist und bleibt ein Thema auch für die Politik in NRW und die Thematik Energieversorgung ist da nicht unbedeutend. Wir sind da, denke ich, ganz gut aufgestellt. Und ansonsten leiste ich einfach noch einen kleinen Beitrag im Sinne des Vorstands. Grumpy ist auf einer Veranstaltung heute, kann also hier nicht sein. Simone ist krank, der Michel Marsching ist irgendwo in München und der Robert ist auch irgendwo entschuldigt und der Frank arbeitet noch. Ich wollte damit nur andeuten, der Vorstand wäre durchaus vertreten, insbesondere Grumpy wäre gern da gewesen, kann aber nicht, aber die kommen sicherlich beim nächsten Mal wieder. So, damit hatten wir einen ausgesprochen gefälligen und langen Ausführungen aus der Fraktion. Und als letzten Satz dann noch, die Anträge, die wir sonst noch nächste Woche im Plenum haben, findet man natürlich irgendwo auf unserer Homepage. Ich stelle die jetzt nicht noch vor, es gibt ja auch das Antragsmumble, möchte ich dafür auch nochmal ein bisschen werben, war beim letzten Mal ein bisschen dünn belegt, seitens der Fraktion auch, aber insbesondere fehlte auch komplett die Basis dieser Partei, die also für die das eigentlich gemacht ist, denn die Abgeordneten können sich auch so treffen. Ich würde also nochmal darauf hinweisen, Antragsmumble immer der Freitag irgendwie in der Vorwoche zum Plenum oder Vorvorwoche ist es sogar und da werden immer also unsere Anträge besprochen. Man kann also auch noch eine Meinung dazu äußern, bevor der eingereicht wird und ich fände es prima, wenn sich da mal wieder ein paar mehr Leute sehen lassen. Danke. Vielen Dank dafür, Nixos. Wollt ihr, dass man euch Fragen stellt? Ich nehme mal an. Ja, okay. Fragen bitte in den Sprechenraum. Ich weiß natürlich nicht, inwieweit ihr euch damit eure Vorstandssitzung sprengt, weil es jetzt ja formell hier nur um die Fraktion geht. Ja, du, bis jetzt hat sich da auch noch, also es entstehen auch noch keine Tumulte innerhalb des Sprechenraums, wie ich sehe. Gut, dann gibt's keine Fragen an die Fraktion, beziehungsweise an die Anwesenden, das ist auch okay. Dann würden wir auch weiter fortfahren. Danke euch, dass ihr da wart und das berichtet habt. Dankeschön. Fand ich auch, vielen Dank. Jojo, wenn du Fragen hast, dann kannst du aber auch aus dem Vorstandsraum machen. So, dann machen wir mal weiter mit den Anträgen. Und ich hoffe mal, das ist jetzt hier richtig. Genau. Damit fangen wir mal an. Das ist, korrigiert mich, wenn ich falsch bin, das ist der Antrag mit der es ist ein Finanzantrag 158722 Verlängerung des Finanzantrags. Hallo lieber Vorstand, hiermit beantrage ich eine Verlängerung des Finanzantrags 134286. Okay. Da ist auch schon der Antragsteller, erzähl mal was. Daniel? Kann mich jemand hören? Ich kann nicht hören. Ah, okay. Gut, ging nämlich gerade irgendwie nicht. Wir hatten einen Finanzantrag gemacht für Budget, Werbemittel, Wahlkampfmittel und so weiter. Und das würden wir gerne verlängern, da wir in dem halben Jahr es leider nicht geschafft haben, entsprechend zu bestellen, was wir bestellen wollten. Ah, ich erinnere mich. Tut mir leid, wenn ich das jetzt ein bisschen so wiedergebe, ein bisschen lapidar. Ihr wart ja der VKV, der irgendwie 1,5 Millionen Schrauben und 3 Fußbänder bestellt hat. War das so? Grob über den Daumen, genau. Okay. Mir ist allerdings gerade auch aufgefallen, ich glaube, in dem Antrag zur Verlängerung stehen, glaube ich, die Unterstützer jetzt nicht dabei. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt nochmal einzeln da aufnehmen soll oder ob die Referenz zu dem alten Antrag jetzt reicht. Und ich habe die auch in Kopie genommen, die Unterstützer. Einer ist auch da. Ja, ich habe ihn halt nur in dem neuen Antrag jetzt nicht nochmal drinstehen gehabt. Darum ging es mir jetzt. dass ich halt in dem Antrag selber die Namen nicht mehr genannt hatte. Wir waren aber bei dem CC. Ich habe sie mal oben eingetragen, ne? Okay, die Unterstützer sind Ralf Honig und Benjamin Honig, damit das hier nochmal für die Zuhörenden klar ist. Es geht um 2342 Euro, also 23,42. Und ja, die Kiste wurde beschlossen und ich meine, es war im Anfang April, mag das sein? Ja. Ja, 14. Mai. Aufgrund 14. von nachgereichten Klamotten hatte sich das etwas noch hingezogen. Und ich glaube, endgültig im Umlauf beschlossen war es, glaube ich, am 27.04. Okay. Ach ja, das. Ja, Entschuldigung, ich sehe das natürlich auch im letzten Protokoll. Ja. Vorstand, gibt es dazu Diskussionsbedarf? Ich habe die Kenntnis vom Benjamin dazu noch nicht gehört. Der war im CC und ist auch informiert. Wieso schafft ihr es denn nicht, innerhalb eines halben Jahres da was zu bestellen? Beziehungsweise auch meine Frage, wie viel wurde von diesem Budget bisher abgerufen? 1 Euro? 2 Euro? 0 Euro? Bisher aus finanztechnischen Gründen bezüglich des Vorstreckens noch nichts. Also ich weiß nicht, ob das jetzt Gegenstand der Diskussion sein sollte. Wir haben damals ja schon gesagt, also das sage ich mir jetzt mal einfach unter Vorbehalt, aber wir haben damals schon gesagt, das mag auch zum Teil einfach ein Vorratsbeschluss sein. Das war die Diskussion um die Wiederverfügbarkeitsmachung in aktiver VKVs und also ich wüsste jetzt nicht, was dagegen steht, diesen Beschluss einfach zu verlängern. Wenn der Bedarf damals festgestellt wurde und die nicht dazu in der Lage waren, das irgendwie durchzuführen, aus welchen Gründen auch immer, naja gut, kann man das doch verlängern, oder? Ja, grundsätzlich schon. Ist das Potenzial hoch oder eher gering, dass ihr das jetzt in einem halben Jahr schafft? Ich gehe davon aus, dass wir den Großteil davon auf jeden Fall innerhalb dieses Jahres auf jeden Fall bestellen werden. Also es mag sein, dass einzelne Sachen innerhalb dieses Jahres, halben Jahres dann eventuell doch nicht sind, aber da werden wir dann voraussichtlich dann auch uns wahrscheinlich dazu entschlossen haben, dass wir das vielleicht dann doch nochmal in einem neuen dann beantragen. Aber den Rest bis auf ein paar Kleinigkeiten werden wir wohl jetzt alles bestellen. Nochmal zur Erinnerung, ihr müsst das auch nicht auslegen. Wenn ihr irgendwo eine Bestellung auslöst und es kommt eine Zahlungsaufforderung, könnt ihr die auch an das Schatzmeister-Team schicken und wir zahlen das dann direkt vom NRW-Konto. Also und auch nochmal, ihr müsst jetzt hier keinen Quatsch bestellen, nur damit das Geld irgendwie passend zum Zeitpunkt rausgeht. Also das ist jetzt hier kein Druck aufbauen, lieber das Geld sinnvoll verwenden und dafür weniger, als dass jetzt hier einfach nur Geld muss raus und Hauptsache wir haben. Das ist ja schon klar. Wir haben uns nur Sachen rausgesucht, wo wir gesagt haben, da haben wir auf jeden Fall Bedarf dran. Nochmal bezüglich der Auslagen, aber ich glaube, das geht, glaube ich, nur, wenn wir auf Rechnung machen, oder? Was heißt auf Rechnung? Nein. Ich sag mal, du suchst dir einen Lieferanten, der Lieferant sagt, wir nehmen die Bestellung an, Lieferung erfolgt per Vorkasse. Dann schickst du uns das, dann wird überwiesen und die Rechnung kommt dann natürlich mit der Ware. Also das ist nicht unüblich, haben wir früher auch schon so gemacht. Im P-Shop ist das sowieso kein Ding. Okay, das wusste ich bisher noch nicht, gut zu wissen. Okay, gibt es Einwände und Enthaltungen seitens des Vorstandes gegen die Annahme? Ich enthalte mich. Na gut. Ich enthalte mich auch. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir Gelder ausgeben sollten, die auch vernünftig verwendet werden. Wenn ich hier diese Liste von damals mir durchsehe, dann sind da drei Stehtische und Tapeziertische und Pavillons irgendwie aufgeführt. Und soweit es mir tut, möchte ich doch bezweifeln, dass die Menschen vorhanden sind, die mit diesen Sachen was anfangen können. Wollt ihr nicht vielleicht einfach jetzt auch im Rückblick, dass der Antrag, wie er damals befürchtet worden ist, nicht angenommen worden wurde und jetzt einfach den tatsächlichen Bedarf an Budget nochmal neu formuliert? und den Antrag neu stellt. Ich habe das jetzt nicht ganz verstanden. Ich aber. Dazu möchte ich was als Mitantragsteller sagen an der Stelle. Das ist genau schon so kalkuliert, weil wir haben ein Problem. Für die Landtagswahl haben wir zwei Orte, wo wir praktisch unsere Infostände aufbauen müssen. Der eine Ort ist Dienstlaken und der andere Ort ist Oberhausen. Da Dienstlaken mit zum Kreis Oberhausen-Stärk gerade gehört und Oberhausen Stadtmitte mit Osterfeld eine eigene Ecke ist, werden tatsächlich für die Infostände dann in der kurzen Zeit zwei Gruppen unterwegs sein müssen. Mit den Klapptischen, gut, darüber könnte man diskutieren, aber da wir sowieso nur genau das bestellen, was wir wirklich benötigen, sind da eher die Stehtische als die Klapptische dabei. Und sei unbesorgt, das wird genauestens abgewägt und wir werden hier keine Scheiße bei mir in die Garage reinstellen, weil was ich nicht brauche, muss auch nicht gelagert werden. Also es sind schon alle Sachen, die wir da aufgelistet haben, sind alle Sachen, wo wir in der Vergangenheit gemerkt haben, da fehlt es uns definitiv dran, das werden wir auf jeden Fall für die Zukunft brauchen. Das sind keine Sachen, die wir jetzt irgendwie mit aufgeschrieben haben, weil wir gesagt haben, hey, wir müssen da jetzt noch irgendwie noch Budget zusammenkriegen, damit die Zahl höher ist, sondern das sind schon Sachen, wo wir in der Vergangenheit gesagt haben, das sollten wir uns ernsthaft mal anschaffen. Ja, ich unterbreche einmal ganz kurz. Ich unterbreche kurz und verabschiede mich für heute. Ich muss los und wünsche euch noch eine gute Vorstandssitzung und einen angenehmen Abend. Tschüss. Tschö. Ralf, die Frage an dich. Dienstlaken sagtest, du gehört zu Oberhausen Stärk gerade. Bist du dir sicher? Dienstlaken gehört meiner Meinung nach zum Kreis Wesel, auch was die Wahlbezirke anbetrifft. Es sei denn, auch da hätte sich eine Verschiebung ergeben. Landtagswahlen ist Dienstlaken und Oberhausen zusammen und bei Bundestagswahlen ist Dienstlaken mit bei Oberhausen bei. Ein Wahlkreis. Ich weiß das zufällig, weil ich schon zweimal in Dienstlaken war und Wahlkampf gemacht habe. Warum habe ich dich nie gesehen? Wer stand denn in Dienstlaken in der Innenstadt? So, jetzt hier, keine Verzettelung, Leute. Okay. Ich gehe jetzt einfach mal von oben nach unten durch, damit wir da hier ein bisschen Ordnung reinkriegen. Masch dafür oder gegen Enthaltung? Wow, stopp, Moment. Ist dann die Diskussion schon vorbei? Ach so. Also ich möchte ganz gerne doch noch irgendwie anmerken, dass die Bundestagswahl ja noch ein Stück weit hin ist und auch die Landtagswahl und dass wir vielleicht, aber auch nur, das einkaufen sollten und das Budget vorhalten sollten, was dann auch letztendlich in 2 Jahren, das ist ja noch ein bisschen mal hin, auch tatsächlich genutzt werden kann. Jetzt hier auf Vorrat irgendwie Budget zu binden und Ausgaben zu tätigen. Ja, ich meine, ich bin kein Pessimist. Ja, ich bin eher Optimist. Aber sollten wir nicht irgendwie dann die Sachen kaufen und bestellen und Budget vorhalten, wann wir sie brauchen? Dass wir sie brauchen, mag klar sein. Aber wenn wir jetzt irgendwie die Sachen auf Vorrat irgendwo in die Ecke stellen, dann mag ich irgendwie auch zu Recht befürchten, dass sie dann da halt auf ewig stehen. Lasst uns doch unser Geld, was wir haben, dort einsetzen, wo es aktuell auch zum Einsatz kommt. Sorry, wenn ich das sage, aber wir führen gerade wieder genau die gleiche Diskussion, die wir vor einem halben Jahr schon mal geführt haben. Wir haben uns genau über diese Sachlage haben uns vor einem halben Jahr schon unterhalten und wir haben schon vor einem halben Jahr haben wir gesagt, wir möchten gerne die Sachen frühzeitig vorher bestellen, damit wir das nicht innerhalb der Vorbereitungszeit oder des Wahlkampfes selber alles machen, denn die Erfahrung haben wir in der Vergangenheit schon öfters gehabt. In dem Moment werden dann auf einmal kommen dann eventuell irgendwelche Bestellungen dann zu spät an oder es fallen einem die Sachen zu spät ein. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen das jetzt gerne weit im Voraus uns in Ruhe da die Gedanken darüber machen und uns da ganz in Ruhe darum kümmern und all die Sachen schon mal vorher bestellen, die wir nicht wirklich konkret kurz vor dem Wahlkampf beschaffen müssen, weil wir sie vorher nicht beschaffen können. Alles andere wollen wir gerne rechtzeitig vorher beschaffen, damit wir das hinter uns haben, damit wir uns nicht noch in der kurzen Zeit vor dem Wahlkampf damit beschäftigen müssen. Wir haben uns letztens noch die Gedanken darüber gemacht, dass wir eventuell vielleicht die Kugelschreiber noch etwas warten lassen, damit die nicht zum Wahlkampf eingetrocknet sind. Okay, aber ansonsten ist alles andere, sind Sachen, da spricht überhaupt nichts dagegen, die frühzeitig vorher zu bestellen, weil es schadet nicht und dann hat man vorher nicht den Stress. Also die ganze Diskussion hatten wir im April auch schon mal. Die ist so ausgegangen, dass wir dem Antrag zugestimmt haben, zumal es ein VKV-Antrag ist und wir da eigentlich nur formal prüfen sollten. Auch wenn ich es nicht gut finde, dass da jetzt möglicherweise für 6, 7, 8 Monate Geld gebunden ist, also zu früh ausgegeben wird. Aber es ist ein VKV-Antrag. Die Diskussion hatten wir schon. Wir haben im April alle zugestimmt. Ich werde dem auch jetzt wieder zustimmen. Das ist nicht das Ding. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass wenn wir jetzt hier wieder Budget für 6 Monate binden, dass es auch bitte genutzt wird. Und zwar nicht nur genutzt wird, um die Sachen in die Ecke zu stellen, sondern dass man damit auch nach draußen geht. Dass man die Sachen nutzt. Das Geld wird nicht nur für reine Staubfänger investiert. So, Ronny, jetzt darfst du abstimmen. Wundervoll. Ja, dann von oben nach unten. Masch, dafür oder gegen Enthaltung? Dafür. Paki. Paki ist AFK. Okay, ich bin dafür. Ralf hat sich enthalten. Weiterhin nehme ich an. Jawohl. Stahlrabe. Ich bin dafür. Wassel. Ich bin auch dafür. Super, wo ist Bernd denn jetzt abgeblieben? Wir sind nicht beschlussfähig, wa? Beschlussfähig sind wir theoretisch. Wenn ich mich recht entsinne, hatte Jojo, glaube ich, vorhin gesagt, er enthält sich. Das hatte ich auch schon so ins Pad eingetragen. Gut. Damit ist Stahlrabe, helft mir, aber der Antrag ist angenommen, oder? Ja. Gut, der Antrag ist angenommen. Herzlichen Glückwunsch. Danke. So, ein bisschen zack, zack hier. Nächster VKV-Antrag, Finanzantrag 160670, Kosten Webspace, Uberspace, ist vom MIT und die Unterstützer sind eingetragen. Wir beantragen die Bereitstellung von Finanzmitteln in Höhe von 60 Euro. Aus dem Kontext virtuellen Kreisverwaltung Leverkusen. Die Mittel sind zweckgebunden für den Webspace Domäne piratenportal-leverkusen.de und Zahlungsbeginn wäre der Oktober 2015. Stammtischbeschluss liegt vor. Gibt es auch dazu eine Diskussion? Darf ich den Antrag, der uns gestellt worden ist, ändern, über den wir da abstimmen? Hintergrund ist, dass Uberspace es erlaubt, sich selber halt die Rechnung zu stellen für Monate und Jahre. Und 60 Euro für ein Jahr entsprechen 5 Euro pro Monat. Und ich glaube nicht, dass ein Webspace-Anbieter wie Uberspace mit 5 Euro pro Monat eine Domain und den Webspace zur Verfügung stellen kann, also Kostendeckung zur Verfügung stellen kann. Und der Dienst ist darauf ausgelegt, dass halt auch finanzschwache, also Einzelpersonen oder soziale Gruppierungen für weniger als einen kostendeckenden Beitrag den Service in Anspruch nehmen kann. Der LV der Piraten NRW kann sich ein bisschen mehr leisten und ich möchte ganz gern den Antrag dahingehend ändern, dass wir nicht über 60 Euro abstimmen, sondern über 120 Euro. Das geht nicht, weil du bist nicht der VKV Leverkusen. Quasi. Also das ist ja deren VKV-Budget und die haben da auf dem Stammtisch drüber entschieden. Und das wäre jetzt ziemlich doof, wenn du das Doppelte aus deren VKV-Kasse nimmst. Also du könntest maximal 60 Euro aus der LV-Kasse noch dazulegen. So verstehe ich das. Dann möchte ich das tun. Geht das? Geht das echt? Nicht im Rahmen dieses Antrages. Sehe ich ähnlich. Ich glaube, im Rahmen des Antrages ist das jetzt... Nee. Du kannst einen weiteren Antrag stellen. So, ich würde jetzt gerne... gibt es weitere Diskussionspunkte dazu? Darf ich den Antrag inhaltsgleich mit 120 Euro stellen? Für den LV oder Leverkusen? Guter Mann, du kannst nicht für den VKV Leverkusen das Geld so... Das ist ein bisschen doof. Das finde ich, glaube ich, mittelgeil. Das ist nicht ein bisschen doof, er ist nicht antragsberechtigt. Fertig. Das kommt noch dazu. Ist er doof? Okay. Okay, stimme die Kiste ab. Diesmal auch von oben nach unten. Masch, dafür oder gegen Enthaltung? Dafür. Paki? Dafür. Ich bin auch dafür. Ralf? Dafür. Stahlrabe? Dafür. Bernd? Dafür. Wassel? Ich bin auch dafür. Gut, zwar nochmal Lob an dein heroisches Ziel, um es fast so zu sagen, aber das geht jetzt, glaube ich, leider nicht. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich im Vorfeld darauf hingewirkt habe. Zur Kenntnis genommen. So, der nächste Finanzantrag, also das nächste Mal müssen wir die, glaube ich, mehr wieder im Umlauf beschließen, das kam mir jetzt nicht zu. Das ist Nummer 160671, das ist die Handkasse von André Töllner, ist der Antrag. Die Unterstützer stehen auch da drin. Es geht wieder um den VKV Leverkusen und das André Töllner beantragt eine Handkasse für die Ausgabe des Piratenbüros, Portomaterial etc. in Höhe von 40 Euro, darauf der Betrag. Die Mittel sind zweckgebunden für die Ausgaben des Piratenbüros, VKV Leverkusen, Portokasse. Ich möchte gerne von Bernd wissen, ob das überhaupt geht, dass ein Büropirat Barmittel verwalten darf. Ich glaube nämlich, das geht gar nicht. Dass ein Büropirat darf, weiß ich jetzt ehrlich gesagt satzungstechnisch gar nicht. Aber in der Tat brauchen wir hier gar nicht groß rumzudiskutieren. Auf gar keinen, überhaupt gar keinen Fall werde ich hier für Handkassen stimmen in irgendeiner Form. Das hat rein pragmatische Gründe. Ich möchte das auch ganz kurz erläutern. Also wenn wir hier für Summen von 40 Euro reden, ja, für Porto, also für Minimalstausgaben wie Porto, Kopien, was weiß ich was, was da gerade so anfällt, dann bitte ich einfach darum, das vorauszulegen und dann im Zuge einer Aufwandserstattung sich das Geld zurückzuholen. Das ist relativ einfach, das ist umstandslos und da wir mittlerweile die Prozesse auch auf Vordermann haben, passiert das auch in einer überschaubaren Überweisungszeit. Das Problem mit Handkassen ist schlicht und ergreifend das, dass erfahrungsgemäß einfach die Belege nicht beikommen, dass die Übergaben nicht gemacht werden, dass die Abrechnungen nicht gemacht werden und wir dann ein Riesenproblem haben für den Rechenschaftsbericht, schlicht und ergreifend auch bei Minimalsbeträgen halt die Buchhaltung sauber zu machen. Ich kann es nur begrüßen, wenn auch KVs keine Handkasse haben, weil auch da sich das gleiche Problem auftut und gerade wenn man noch über VKVs reden, dann sind halt möglicherweise, ich möchte jetzt überhaupt keinem irgendwas Schlechtes unterstellen, dann sind halt Finanzpiraten, Büropiraten im schlimmsten Fall dann auch einmal auch nicht mehr greifbar. Der Aufwand für 40 Euro hinter Belegen hinterher zu rennen, steht in keinem Verhältnis zu den Vorteilen, die vermeintlich eine Handkasse bietet. Ich sage es nochmal, bitte legt das vor aus und holt euch das Geld dann zurück. Ansonsten bitte Antrag ablehnen. Gibt es weitere Diskussionspunkte dazu? Das ist nicht der Fall. Damit kommen wir zur Abstimmung. Ich wieder von oben nach unten. Masch. Ich enthalte mich. Paki. Dagegen. Ja, ich bin auch dagegen. Ralf. Aufgrund Schatzmeister Veto dagegen. Der Schatzmeister hat sein Veto eingelegt? Na gut. Stahlrabe. Sowieso dagegen. Das war noch kein Veto, aber dagegen. Was denn? Ja, ich folge der Empfehlung des Schatzmeisters und spreche mich dagegen aus. Okay, damit ist dieser Antrag abgelehnt. Tut mir leid, André. Aber ich denke mal, wenn du Auslagen hast, kommen wir zum Geld. Das wird funktionieren. So, damit sind die Umlaufbeschlüsse hiermit Umlaufbeschlüsse, damit sind die Anträge Bernd, hiermit durch. Der Bernd ist noch nicht erfasst in der Abstimmung. Und die Umlaufbeschlüsse wurden von Vaku vorgelesen, stimmt's? Ja, bis auf den allerletzten unten, der rosa ist, weil der ja heute erst kam. Genau darum werden wir auch gleich noch diskutieren. Also alle, die sich hier gespannt darauf freuen, warten, was auch immer sind, den werden wir gleich auch noch diskutieren. Jetzt sehe ich hier noch Jürgen Rinne im Sprechenraum. Möchtest du was sagen zu den zwei Anträgen, die es gab? Ja, zu dem letzten Antrag kann ich nur euch beglückwünschen. Ich hätte das ansonsten bemängelt bei der nächsten Prüfung. Na guck, da gibt's auch mal Lob. So, ich scroll mir hier gerade eins zurecht. So, dann kommen wir hier zum... Ich weiß gar nicht, vorher sehe ich nichts. Die Umlaufbeschlüsse wurden von Vaku verlesen, sind auch alle schön hochgeladen, nehme ich an. Und jetzt kommen wir zum einen Antrag, welcher auch im Umlauf von uns jetzt beschlossen wurde. Das ist nicht erst heute beschlossen, das ist tatsächlich auch viel früher schon gewesen. Aber ich werde das jetzt erstmal hier vorstellen und gleich werden wir es kommentieren. Es ist ein politischer Antrag. Es ist der 161407, Mitzeichnung eines offenen Briefes durch die Piratenpartei NRW. Der Antragsteller Stefan Borgräfe Und es beinhaltet einen offenen Brief an die Universität Witten-Herdecke. Ich denke mal, ich glaube, ganz vorlesen werde ich es jetzt hier nicht. Und vielen dürfte das auch schon bekannt sein. Aber ich glaube, Paki wollte dazu was erzählen. Soll ich das vorab oder willst du vorher noch ein bisschen erzählen, worum es geht? Okay, dann erzähle ich ein bisschen noch, worum es geht. Also inhaltlich ist dieser Brief, ich muss das selber gerade nochmal gucken, ist dieser Brief so gestaltet worden, dass die Universität Witten-Herdecke ja quasi dazu aufgefordert wird, eine gewisse Person auszuladen, deren Namen ich jetzt hier, das ist Dr. Daniel Ganser, entschuldige, wenn ich es falsch ausgesprochen habe, und dieser hatte sich eben laut der Quellen, die uns hier, beziehungsweise die in diesem Brief auch erwähnt werden, und auch der Verweis und Zitate zeichnet sich dadurch aus, so eben pseudowissenschaftliche Verschwörungstheorien zu präsentieren, und die Universität hat, ich weiß es jetzt gar nicht nochmal genau, eingeladen oder bietet dem auf jeden Fall ein Forum. Jetzt sind die Wittener irgendwie gezeichnet Kinder. Sie haben nämlich, ich glaube, letztes Jahr den Alternativen Wissenskongress, der wurde dort veranstaltet, der ist dieses Jahr dort nicht, beziehungsweise der sollte erst dort stattfinden, findet jetzt woanders statt. Ich glaube, weiß ich jetzt auch nicht, irgendwie, ich glaube, der Hansi Manuel muss sich jetzt damit rumkloppen. Und darum geht es irgendwie in ganz kurz und ganz grob. Und zerzeichnet wurde dieser Brief auch von SPD, die Grünen, Piraten, Bürgerforum, WBG, die Partei, Witten direkt, Juso, Grüne Jugend und dem Ring politischer Jugend. Also schon ein relativ breites Bündnis. Das war jetzt hier zum kurzzeitigen Hintergrund, also ganz, ganz knapp zusammengefasst. Stefan kam auf uns am LPT am Sonntag auf uns zu und fragte uns, ob wir diesen Brief lesen würden und ob wir dem zustimmen könnten, weil eben in Witten kein KV gibt, sondern nur ein VKV, und damit müsste eben, wenn dieser Brief rausgeschickt werden soll, sollte der LV dem zustimmen. Zu mir persönlich, ich habe diesen Brief gelesen, ich habe ein paar Anmerkungen noch dazu gemacht, redaktionell bzw. inhaltliche Änderungen konnten nicht mehr aufgeführt werden, weil eben die Bündnispartner dem schon zugestimmt hatten und jetzt nur noch von uns die Zustimmung fehlte. Damit habe ich erstmal gesagt, ja, okay, ich hatte auch dem Ralf erstmal eine Empfehlung ausgesprochen, diesem Brief grundsätzlich zuzustimmen. Mittlerweile, und da gebe ich jetzt so meinen Fehler fast nicht zu, mittlerweile glaube ich, ist dieser Brief etwas zu weit gegangen. Ja, auch ich musste mich da jetzt nicht eines Besseren belehren lassen, aber auf jeden Fall mein Wissen erweitern und auch meine Ansicht ein bisschen ändern. Ich glaube, dass eine Distanzierung seitens der Einladung dieses guten Mannes da, also das Daniel Ganser, vielleicht gereicht hätte, also das ist meine persönliche Einschätzung, und nicht unbedingt eine Ausladung gefordert werden müsste. Wie wir zukünftig damit umgehen, beziehungsweise wie ich damit zukünftig umgehe, das ist wieder eine Einzelfallentscheidung, aber ich glaube, dass da jetzt schon, ja. Ja gut, kommen wir vielleicht gleich noch weiter zur Diskussion, aber Paki wollte auch noch was dazu sagen. Ja, also wir haben den Stefan darum gebeten, auf dem LPT, weil auch nicht viel Zeit war. Und da wir grundsätzlich VKV-Anträge im Umlauf auch durchstimmen oder auch hier in der Sitzung nicht lange diskutieren, es sei denn, es gibt große Einwände, und wir auch vor Ort jetzt nicht im kompletten Vorstand anwesend waren, habe ich persönlich ihn gebeten, dass er da bitte Piraten Witten drunter setzt und nicht Piraten NRW. Das hat er leider nicht gemacht, hat sich auch schon bei mir entschuldigt, und damit ist das für mich auch vom Tisch. Allerdings möchte ich zwei Sachen dazu sagen. Die eine Sache ist, mir geht persönlich die Forderung nach der Ausladung von Herrn Ganser viel zu weit. Man kann sich gerne von allem Möglichen distanzieren, egal ob das auf Kreis- oder Landesebene ist, aber ich finde, einer Universität nahezulegen, sie mögen Gäste, die unliebsam sind, die in irgendeiner Form mit gewissen Anschauungen nicht übereinstimmen, führt zu weit. Und das habe ich auch Stefan gesagt und das ist auch so Konsens im Landesvorstand, dass das einerseits eine Sache ist, die wirklich lokal die Piratenwitten betrifft, auch mit dieser Vorgeschichte, und zum Zweiten, dass uns diese Forderung da zu weit geht. Nichtsdestotrotz haben wir das angenommen, weil es eben ein VKV ist. Und jetzt komme ich zum zweiten Punkt. VKVs haben das Problem, dass wir letztendlich ihre Budgets verwalten. Sie sind keine Kreisverbände, das heißt, sie sind nicht in ihrer Außenwirkung autark in der Form, wie das ein Kreisverband ist. Sie haben keinen Vorsitzenden, sie haben auch keinen stellvertretenden Vorsitzenden oder einen politischen Geschäftsführer in der Form, wie das der Landesvorstand oder auch einzelne Kreisvorstände haben. Insofern ist ihre politische Wirkungskraft in der üblichen Parteien Umgebung und eben auch in der Medien- und Presse- und Außenwirkung relativ beschränkt. Wenn man einem Journalisten sagt, ich bin ein Pressepirat, dann guckt er einen meistens schräg an. Das ist jedenfalls die Rückmeldung, die ich bekommen habe. Und in dem Fall ist das natürlich ein rein politischer Antrag und wir müssen uns einfach jetzt überlegen, wie wir mit solchen Anträgen grundsätzlich umgehen. Ich bin der Meinung, dass wir als Landesvorstand in keinstem Falle politische Forderungen auf Kreisebene mit Landesverband NRW unterzeichnen sollten, weil es einfach erstens mal auf eine Ebene gehoben wird, die mit dem lokalen Thema in der Form nichts zu tun hat, es sei denn, es ist wirklich was länderübergreifend Relevanz hat. Das ist aber in dem Fall hier nicht gegeben. Und ich bin sehr stark dafür, dass wir das Verwaltende von dem Politischen bei den VKVs in Zukunft trennen und uns das in die GO schreiben oder sonst wohin, weil ich nicht bereit bin, für politische Statements auf Kreisebene da den Kopf hinzuhalten. Also in dem Fall habe ich das gemacht. Ich habe mich mit vielen Journalisten und auch Anfragenden auseinandergesetzt. Ich habe mich auch mit Herrn Ganser beschäftigt. Ich habe mich auch mit der Uni beschäftigt und so weiter. Wir haben auch im Vorstand selber einige Gespräche geführt und einige Mails hin und her geschrieben, weil die Sache wirklich sehr unglücklich gelaufen ist. Ich habe auch den Stefan Borgräfe gebeten, dass er heute Abend in die Sitzung kommt und hoffe, er ist schon da oder er wird gleich noch was dazu sagen. Ja, insofern, wenn ihr da Piratenpartei NRW seht, dann behaltet das im Hinterkopf. Natürlich kann man, und jetzt komme ich zu dem politischen Teil, natürlich kann man die Tätigkeiten von Herrn Ganser kritisieren. Und da bin ich auch, stehe ich auch bei Stefan und auch bei den Piratenwitten und denjenigen, die diesen Brief verfasst haben. Herr Ganser ist Verschwörungstheoretiker und verhält sich da teilweise auch nicht so ganz wahrhaftig. Man kann den aber auch mögen. Ich habe mich auch mit Leuten unterhalten, die den ganz toll finden, und Dinge, die der macht, sind gut und Dinge, die der macht, sind nicht gut, und es ist jedem selbst überlassen, sich da eine Meinung zu bilden. Auch eine Meinung darüber, ob eine Universität so jemanden einlädt. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, auf Landesebene Universitäten in Bochum, Witten, sonst irgendwo darum zu bitten, irgendwelche Leute auszuladen. Das war es erstmal so von meiner Stelle. Ich glaube, Masch hat auch noch ein paar Argumente, die er gerne vorbringen wollte, die ich zumindest jetzt in deiner letzten Mail gelesen habe. Die wollte ich dir jetzt nicht wegnehmen. Dann würde ich vorschlagen, sag du noch mal was dazu. Und wer will aus dem Vorstand, gerne auch. Danke. Gut, ich schicke vorweg, auch ich habe am Sonntag dem Antrag zugestimmt. Ich habe mit dem Stefan gesprochen, habe sachliche Kritik an dem Inhalt des Antrages geübt, aber letztlich dem Antrag zugestimmt. Dass da jetzt Piraten NRW drunter steht oder auch, dass irgendwelche anderen Piraten hätten drunter stehen können, ist großer Mist. Erstens Meinungsfreiheit und so und denk selbst. Und zweitens, und das ist besonders schlimme, wegen dem Hochschulfreiheitsgesetz, wo wir am lautesten meckern, wenn Hochschulen in ihren Freiheiten eingeschränkt werden. Insofern war die Forderung, den auszuladen, fehl am Platz. In der Sache allerdings finde ich, dass die Uni den Herrn Ganser anders verkauft, als er operiert. Herr Ganser möchte, dass verschiedene Sichtweisen auf Ereignisse gleichwertig nebeneinander gestellt und wissenschaftlich behandelt werden, soweit okay. Er stützt sich auf einzelne, zwischenzeitlich als falsch propagierte bekannte Ereignisse und skaliert diese einzelnen Fälle auf alles und jedes. Also da ist es schwierig, den Raum zwischen, man muss alles in Frage stellen, also den piratigen Denk selbst und dem alles Berichtete ist belogen, beziehungsweise das in der Rezeption, wie er die Thesen vorlegt, der Raum, der ist sehr eng. Die Uni Witten-Herdecke kündigt ihn auf ihren Seiten an mit den Worten, in seinem Vortrag wird Ganser zeigen, welche Recherchemöglichkeiten das Internet an die Hand gibt und wie man zwischen Fakten, Meinungen und Propaganda unterscheiden kann. Also der Herr Ganser wird da angekündigt als derjenige, der den Zuhörern tatsächlich vermitteln kann, wie sie im Internet Fakten, Meinungen und Propaganda auseinanderhalten können. Das ist ein hohes Versprechen. Also zwischen dem, wie ich nach meinem ganz persönlichen Urteil denke, dass Herr Ganser vorgeht und dem, wie die Uni ihn ankündigt, ist ein Riesengap. Insofern in der Sache kann ich Stefan Holzgräfe völlig verstehen und auch die Initiative, die erteilt, dem Antrag zuzustimmen, war leider falsch, aber ich habe es getan. Gut, ich möchte gern Stellung dazu nehmen, und zwar in zwei Teilen, einmal inhaltlich und einmal formell. Formell zuerst. Dadurch, dass jetzt der NRW-Vorstand diesen Äußerungen zustimmt, die die Piraten Witten tun wollten, wurde der VKV nicht gestärkt. Wir hätten eigentlich darauf hinwirken müssen, dass die VKVs gestärkt werden, wenn sie politisch sich äußern. Meiner Meinung nach hätte dazu eine Art von Unterstützungsantrag oder so gereicht. Ja, wir unterstützen die Forderungen des VKVs. So wie es jetzt gelaufen ist, ist es leider ein bisschen umgebogen worden, was VKVs unserer Meinung nach eigentlich tun können sollen. Jetzt zum inhaltlichen Teil. Ich habe auf Twitter und es wurden auch ein paar Mails über unsere Kontaktseite der Piratenpartei-NRW.de Seite verschickt, die bei uns im Request-Tracker aufgelaufen sind. Möchte ich einfach mal so ganz platt in den Raum werfen. Was wäre denn, wenn da Lutz Bachmann hätte sprechen sollen? Wäre das dann auch Zensur gewesen? Wäre das dann auch irgendwie eine Unterdrückung von Meinungsfreiheit gewesen? Wenn an einer Uni, wo Lehrende und Studierende quasi Meinungen bilden sollen, von einem Rektorat oder einer Kanzlei, ich weiß nicht, wer ihn eingeladen hat, dort einen Meinungsführer hören. Ich meine, wäre dann die Reaktion genauso gewesen? Als Quintessenz von den beiden Wortbeiträgen, die ich jetzt geleistet habe, würde ich für mich in Summe sagen, dass man sich vielleicht von der Einladung in eine Universität von dem Ganser hätte distanzieren können, aber man hätte nicht fordern dürfen, dass er nicht eingeladen wird. Ich muss für mich sagen, ich habe auf dem LPT selber von dem Antrag nichts mitbekommen und war überrascht, dass in der Presse die Piratenpartei NRW genannt worden ist, die die Einladung verachtet oder beziehungsweise die Einladung irgendwie halt nicht gern sieht. Ich sehe jetzt. Ich möchte kurz reingrätschen. Wenn ich noch eine Beleidigung im Pet-Chat lese, mache ich das Pet zu und beende diese Sitzung. Leute, reißt euch am Riemen. So wird hier nicht miteinander umgegangen, dann habe ich keinen Bock mehr. Wer auch immer annimmt im Pet-Chat ist, ich habe zu sowas keine Lust. Genau, diese Leute würde ich auch gerne zum Redner-Mikrofon beziehungsweise zum Sprechmikro bitten. Ihr könnt euch auch da annimmt nennen. Beziehungsweise hier ist die Peer Group, wie es ja so schön heißt, gar nicht so groß. Aber ich sehe den Maltes und die Sammy dort sitzen. Ich weiß jetzt gar nicht, wer zuerst war. Ich nehme mal einfach mal, ne, Alter vor Dingens. Naja, gut, ich nehme Maltes jetzt. Dann nimm Maltes. Schönheit geht vor. Okay, ich hätte gesagt Ladies first. Aber ich tue dir gerne einen Gefallen. Also, Masch hat ja schon eben die Freiheit der Forschung oder die Freiheit der Lehre angesprochen. Ich denke, das ist halt auch wirklich der wesentliche Punkt, über den man halt einfach in Zukunft stärker beachten muss. Ne? Diese akademische Freiheit, die ist ja auch unter anderem im Grundgesetz festgeschrieben. Und es steht uns einfach als politische Partei nicht zu kommentieren oder halt auch uns zu distanzieren von einer Uni, die meint, irgendwen einladen zu müssen. Verantwortlich sind dafür die Personen, die dort halt entsprechend viel Geld dafür bekommen, dass sie diese Verantwortung tragen. Und man muss sie einfach gewähren lassen. Was man machen kann, ist im Nachhinein erst das Ganze zu kommentieren, aber nicht im Vorfeld. Wir wissen nicht, welche Intention der Verantwortliche damit verfolgt, einen Verschwörungstheoretiker einzuladen. Vielleicht will er seine Studierenden einfach auch sensibilisieren, will sie im Bereich Medienkompetenzen ein bisschen triezen. Ich weiß es nicht, das wissen wir nicht, weil wir diese Veranstaltung nicht mitbekommen haben, weil sie jetzt in der Zukunft liegt. Das heißt, da wurde, glaube ich, der Fehler begangen, dass man einfach versucht hat, irgendwie vorauseilend irgendwie sich zu positionieren. Das sollte man in Zukunft nicht machen. Wie gesagt, mit Hinblick auf die akademische Freiheit einfach machen lassen und sich einfach vor Augen führen, dass halt auch eben diese Freiheit der Wissenschaft da ein ganz hohes Gut ist, was wir Piraten eigentlich bewahren müssen. Kurze Anmerkung. Das so als meinen Beitrag. Danke, Maltis. Kurze Anmerkung. Die Veranstaltung war heute und zwar um 18 Uhr bis gerade eben und Stefan war vor Ort und ist jetzt auch im Mumble-Sprechenden Raum. Das heißt, er kann uns wahrscheinlich dann auch davon berichten, wie die Lesung war und wie auch die Situation vor Ort war. Guten Abend. ich bin der Stefan Borgreber aus Witten. Ich höre gerade, ihr sprecht schon über das Wittener Thema. Ist jetzt gleich die Gelegenheit, um das kurz darzustellen, wie das hier gelaufen ist? Wäre super, es sei denn, Sammy hat Einwände, weil sie war, glaube ich, vor dir dran. Das hat sich überschnitten, gerade eben gesagt, ich lasse dem Stefan dann natürlich auch den Vortritt. Okay. Solsten ist auch noch im Sprechenraum? Hör dich zu. Dann Solsten hat sicher noch was mit Kassel. Okay. Ja, dann ich, okay? Ja, bitte. Okay. Ich war gerade bei der Veranstaltung, aber ich möchte jetzt erstmal kurz erzählen, wie das hier in Witten abgelaufen ist und die Geschichte dahinter, damit ihr vielleicht nur ein bisschen Verständnis bekommt, wie hier die Situation ist in Witten. Und zwar ist es so, ich muss zurückgehen auf das letzte Jahr, da war hier der Alternative Wissenskongress in Witten und da ist unter anderem Jürgen Elsässer, Karl Albrecht Schachtschneider und noch zwei andere aufgetreten, die allesamt öfter als Verschwörungstheoretiker bezeichnet werden. Und deshalb haben wir in Witten mit vielen, vielen Parteien und anderen Gruppierungen ein Bündnis geschlossen. Das nennt sich Witten gegen Verschwörungswahn. Da ist unter anderem die SPD drin, da sind die Grünen drin, da sind halt wir Piraten drin. Auch über einen LAFO-Beschluss sind wir da offiziell mit dabei. Und noch einige mehr. Und damals haben wir gegen diesen alternativen Wissenskongress demonstriert und darüber aufgeklärt, was das für Leute sind, die nach Witten kommen. Dieser alternative Wissenskongress war ursprünglich von der AfD organisiert. Dann war es selbst der AfD zu peinlich, dazu zu stehen, weil da so merkwürdige Leute hinkamen. Und dann haben die ursprünglichen Organisatoren aber einen Verein gegründet und haben das einfach weitergemacht, aber dann halt ohne das AfD-Label. Das waren halt eher so die noch ein bisschen weiter rechts stehenden Leute in der AfD, die das damals gemacht haben. Ne? Und damals war das recht erfolgreich. Bei der Demo waren knapp 300 Leute. Wir haben eine Veranstaltung gemacht mit einem wo wir darüber aufgeklärt haben, haben gutes Medienecho bekommen und vor allem war es auch gut für die Vernetzung mit anderen Parteien hier in Witten. Wir haben es auch hinbekommen, einen Ratsbeschluss zu machen, dass der Rat sich offiziell von dieser Veranstaltung distanziert hat. Wir wollten auch gern sogar, dass die Veranstaltung abgeblasen wird, weil die Stadt da so ein bisschen reingestolpert ist und das ging aber nicht wegen vertraglicher Angelegenheiten. Deshalb haben wir im Rat dann nur beschlossen, mit allen Stimmen aller Ratsmitglieder, außer die Rechtsextremen, dass sich der Rat von dieser Veranstaltung distanziert. Okay, das war im März diesen Jahres. Dann war es jetzt so, das Bündnis, da gab es jetzt noch die Mailingliste, man hatte die guten Kontakte und die Leute hatten sich halt auch durch dieses Bündnis gut mit diesem Thema beschäftigt. Nun sollte halt Dr. Daniele Ganser in Witten sprechen, das gerade war halt die Veranstaltung. Wir hatten das dann mitbekommen, als die Uni Witten-Herdecke die Pressemitteilung dazu an die Medien gebracht hat und die wurde halt einfach eins zu eins völlig unkritisch abgedruckt. Und deshalb, darüber haben wir diskutiert auf der Mailingliste dieses Bündnisses, was wollen wir machen? Und dann gab es halt die Idee, wir machen einen offenen Brief. Wollen wir fordern, dann kam auch ziemlich schnell, okay, wir wollen ihn ausladen. Ne? Anders als damals hier das Kulturforum heißt das hier in Witten, wo der was den ersten alternativen Wissenskongress dann quasi so räumlich ausrichten musste, gibt es da keine Verträge. Den kann die Uni einfach ausladen, weil wir halt der Meinung sind, Daniele Ganser nicht profitieren sollte in seiner Reputation. Dadurch, dass er an der Uni Witten-Herdecke sprechen kann und andererseits wir uns halt Sorgen um den Ruf der Uni gemacht haben. Ich habe, bevor wir den offenen Brief geschrieben und abgeschickt haben, habe ich auch mit dem Fachbereichsleiter Professor Becker Kontakt gehabt, mit dem über das Thema gesprochen. Ich habe ihm auch gesagt, dass wir das vorhaben und habe sachlich mit ihm gesprochen. Also so viel dazu, dass wir nicht die Umstände kannten, doch, die kannten wir. Das ist in dem Telepolis-Interview falsch dargestellt. Dafür hat sich der Doktor, ich habe jetzt gerade den Namen vergessen, der das Interview gegeben hat, auch entschuldigt. Sein Vorgesetzter, Professor Becker, mit dem hatte ich direkten Kontakt und auch die Telefonnummer Ansprechpartnern waren vorhanden. Insofern, dafür hat er sich entschuldigt. In der Telepolis stand so ein Statement, dass wir ja keinen Dialog geführt hätten im Vorfeld dieses offenen Briefes. Das stimmt halt nicht. Dann war die Frage, wer unterzeichnet alles den Brief? Grüne und Antifa und SPD hatten schon alle gesagt, sie wollen unterzeichnen. Bei den Piraten in Witten war es so, dass ein Mitglied dagegen war und die meisten anderen dafür, aber dadurch, dass wir keinen Ortsverband und keinen Kreisverband haben, blieb dann halt für einen demokratisch legitimierten Beschluss, ne, weil halt so eine unklare Lage war, eigentlich nur übrig, den Landesverband zu fragen. Ne? Und das habe ich dann gemacht auf dem Landesparteitag, den neu gewählten Vorstand direkt angesprochen und dann da den Beschluss bekommen. Wir konnten halt nicht Piraten Witten machen, weil wir keinen Ortsverband hatten. Wir konnten auch nicht Piratenpartei Ennepe-Ruhr machen, weil wir keinen Kreisverband haben und dementsprechend hat kein Vorstand, der das demokratisch legitimiert abstimmen kann. Und deshalb halt Piratenpartei NRW. So, zum Thema Zensur oder verbieten? Wir sind natürlich gegen Zensur und wir wollen auch nicht verbieten, dass dieser Mann reden kann. Es ging aber darum, dass der nicht an der Uni Witten-Herdecke im Audimax ein Forum bekommt und dann auch noch als einziger Redner 2 Stunden reden kann, ohne Gegenpart. Deshalb haben wir halt gesagt, er soll ausgeladen werden. Allerdings, natürlich kann er irgendwo anders reden. Ne? Man kann ja auch seine Meinung überall sich angucken oder wir wären auch eigentlich zufrieden gewesen, weil die Idee kam uns erst zu spät, wenn da ein Gegenpart zum Beispiel gewesen wäre. Das stand jetzt nicht mehr im offenen Brief, aber Naja, das war halt die Überlegung, auch weil Herr Ganser halt sehr charismatisch und intelligent ist und ein guter Rhetoriker. Und wenn er auftritt, halt viele Aluhüte dahin kommen möglicherweise. Ja, der Gedanke ist, am besten, es findet gar nicht im Audimax statt. Ja, jetzt erstmal zur Vorgeschichte. Vielleicht lasse ich jetzt erstmal Fragen zu, bevor ich noch mehr rede. Und dann kann ich vielleicht gleich noch erzählen, wie die Veranstaltung gelaufen ist. Hallo? Dennis? Was Leute, du ich höre euch. Ich würde jetzt einfach Sami dran. Ja, danke. Ich habe auch eigentlich jetzt reichlich Vorgeschichte gehört, aber das Eigentliche nicht. Es ist mir auch egal, was im Endeffekt für mich bei der ganzen Sache rauskam. Und deswegen habe ich mich heute auch vorsichtig ausgerüstet. Sammy? Ja? Was sind das für Geräusche im Hintergrund? Es tut höllisch weh. Bei mir ist nichts. Das hört sich an, als würdest du direkt neben einem Herd mit einem brutzelnden Steak in der Pfanne stehen. Nee, hier ist gar nichts. Jetzt ist es weg. Okay, also, was ich unmöglich finde, ist das Schreiben an sich. Einer Uni irgendeinen Vorschlag zu machen, was sie tun oder lassen sollte oder könnte, weil einem jemand nicht genehm ist, geht überhaupt nicht. Das ist das eine. Das andere ist, dass dann auch noch der NRW, Piraten NRW darunter steht, geht auch überhaupt nicht. Wir sind eine Partei, die für Meinungsfreiheit steht und Vielfalt, die gegen Zensur ist, für Pressefreiheit und so weiter und so fort. Du kannst es ja alles aufzählen. Und dann sowas. Und wir werden da noch sehr viel Backpfeifen abkriegen, denke ich mal. Und es gibt überhaupt keine Möglichkeit, sich da in irgendeiner Form sinnvoll rauszureden, weil es ist einfach so gelaufen. Es ist falsch gelaufen. Man hätte im Nachhinein oder auch im Vorhinein an den Rektor einen offenen Brief schreiben können, dass wir das nicht gut finden und dann das da begründen. Aber der Uni vorzuschreiben oder zu empfehlen, jemanden auszuladen, was sind denn da für Leute, die da hingehen und zuhören? Haben wir dann die Befürchtung, immer wenn Leute vielleicht etwas nicht ganz verstehen, dass wir das dann nicht liefern, weil wir Angst haben, die Leute können es missverstehen, wird es eben nicht gehört? Was machen wir da eigentlich? Ich bin zutiefst entsetzt und schockiert und ich weiß noch nicht, auf welche Art und Weise ich mich öffentlich davon distanzieren soll. Darf ich eine Frage stellen? Klar. Kurze Anmerkung vorweg, ganz übel finde ich die Passage mit der Kohle, aber das nur nebenbei. An den Stefan, du sagtest gerade, du hast dich mit diesem Fachbereichsleiter im Vorfeld unterhalten. Jetzt würde mich mal interessieren, wie hat er denn diese Veranstaltung verteidigt? Oder was hatte er an Gegenargumenten vielmehr? Er hatte, also ich sag vielleicht erstmal zu Sammy was, ne? Sie sagt ja im Grunde auch, einen offenen Brief hätte sie auch gemacht und sie hat reingeschrieben, dass sie es nicht gut findet. Aber gut, was ist dann die Konsequenz? Wenn man es nicht gut findet, dann möchte man auch nicht, dass das stattfindet eigentlich, ne? Entschuldige, Stefan. Ja, das ist, wir haben uns halt gedacht, okay, Nägel mit Köpfen, klare Aussage, wir finden das nicht gut. Also ne, vor allem finden wir es halt nicht gut, dass es im Audimax unserer Uni in Witten stattfindet. Ne? Wir haben halt Schaden für die Uni befürchtet. Ne? Und deshalb haben wir gesagt, ausladen. Und das ist keine Zensur. Ja, das ist auch kein Verbot. Wir sind Parteien und da waren auch ein paar andere politische Organisationen dabei, die keine Parteien sind. Das ist eine politische Forderung, das ist eine Meinungsäußerung. Die Uni ist dann frei zu machen, was sie möchte. Aber unsere Meinung war halt, es wäre besser, natürlich, wenn er erst gar nicht eingeladen worden wäre, aber jetzt ist er halt schon mal eingeladen und dann war halt unsere Meinung, okay, das ist ein Fehler, dass ne, so jemand sollte nicht im Audimax unserer Uni reden und konsequenterweise war dann die politische Forderung, dass wir ihn ausladen wollen. Ne? Und ja, ich bin dann raus. So. Bernd, du wolltest auch noch was. Soll Stefan das auch noch beantworten? Das wäre nett, ja. Also Eingriff ist, sondern eine politische Forderung. Ach, das mit dem Geld, richtig? Nein, nein, nein, das mit dem Geld war nur eine Bemerkung. Was hat denn dieser Fachbereichsleiter an Gegenargumenten gebracht? Du hast ja mit ihm vorher gesprochen. Ja, er sagte, dass er ganz kritisch beleuchtet werden soll, weil dann habe ich ihn genauer gefragt, ja, wie soll denn das ablaufen, und dann kam halt doch raus, ja, der soll erstmal 120 Minuten reden und dann soll noch ein bisschen diskutiert werden. Ich habe ihm auch einiges gesagt über Herrn Ganser, was auch alles belegbar ist, ne? Das sind keine Behauptungen oder so, ne? Was er noch nicht wusste, so, ne? Und dann wurde er schon ein bisschen skeptischer noch, aber letztlich hat er dann gesagt, nee, wir können den jetzt aber nicht mehr ausladen, ne? Und ich wusste, hätte er dann auf der Ebene gesagt, okay, ja, irgendwie haben sie recht und wussten alles nicht so genau, wir laden ihn lieber aus, ne? Dann hätten wir den offenen Brief halt gar nicht machen müssen, ne? Wir haben uns halt erstmal versucht, ohne Öffentlichkeit zu klären. So. Und das ist aber im Grunde dann fehlgeschlagen, weil er gesagt hat, nee, wir halten an der Veranstaltung fest. Und deshalb sind wir dann weiter fortgeschritten in unserem Bündnis und haben dann den offenen Brief formuliert, und die einzelnen Parteien haben sich dann die Vorstandsbeschlüsse besorgt, die dann ja die Parteien, die unterzeichnet haben. Okay. Fertig, sonst würde ich jetzt auch noch was sagen. Fertig. Okay. Ja, auch wenn es so hart klingt, wie es ist. Also ich muss gestehen, dass ich diese Sache mittlerweile rückgängig machen wollen würde. Ist jetzt aber trotzdem passiert. Müssen wir mitleben irgendwie. Das können wir jetzt irgendwie noch versuchen, anders zu machen. Aber ich sehe das ähnlich. Sami hatte gesagt, man kann einer Uni nicht vorschreiben. Du hattest auch gerade gesagt, was ist, wenn dir etwas nicht gefällt, dann versuchst du es natürlich irgendwie zu unterbinden und das, oder irgendwie so hattest du es gesagt. Tatsächlich hatte ich auch einmal, ich bin zum Beispiel auch ein großer Gegner der Sperren von Kommentaren auf Mailinglisten und so weiter, weil ich einfach sage, damit muss eine Gesellschaft einfach irgendwie klarkommen, und das zeichnet dann diese Gesellschaft aus, wie sie damit klarkommt, mit der Meinung von anderen. Und ich bin auch zum Beispiel sehr kritisch eingestellt, einige Kommentare auf Facebook jetzt in der aktuellen Situation immer so zu löschen, weil ich sage, das zeichnet die Gesellschaft aus, wie sie damit umgeht und was sie daraus lernt. Weil diese Meinung gibt es, wir können sie nicht totschweigen, genauso können wir uns Meinungen auf Twitter totblocken, das funktioniert nicht, diese Meinung wird es dadurch trotzdem geben und wird immer als Feind wahrgenommen, anstatt, ja, weiß ich nicht, in der breiten Öffentlichkeit der den Diskurs versucht zu suchen. Und auch ich würde fast schon dieses Wort Zensur ja in den Mund nehmen, auch wenn es da schlimmere Beispiele gibt, welche wir hoffentlich noch nicht praktiziert haben. Aber ja, das Verbieten einer Rede an einem Standort ist schon hart. Und ja, ich habe dem damals zugestimmt, habe mir heute sehr intensiv darum Gedanken gemacht und würde sagen, na, das war von mir eine doofe Idee. Aber Solzken hat auch noch 2 Fragen. Schön. Ja, ich habe eine Frage an Stefan direkt und eine Frage an den Landesvorstand. Vielleicht zunächst mal die an Stefan, weil das, glaube ich, ein bisschen schneller abzuhandeln ist. Du hast das ja gerade als so dargestellt, auch mit einer Problematik, die schon länger Bestand hat. So. Und dann erstmal meine Frage, ihr habt ja eine Fraktion in Witten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Warum habt ihr nicht von Seiten oder als Fraktion dem zugestimmt? Oder euch diesem Bündnis angeschlossen, so, das hättet ihr auch als Fraktion Witten machen können. Ja, es war eine Parteisache. Die Partei war bereits Mitglied in dem Bündnis Witten gegen Verschwörungswahn. Und die Fraktion ist ja Teil der Exekutive. Und das wäre dann halt schon eher so ein Eingriff in die Freiheit der Hochschule, wohingegen halt das als Parteimeinung ja nur eine politische Meinungsäußerung ist. Okay, die Trennung sehe ich jetzt nicht, weil beide Male mischt die Politik aktiv ein in einen in dem Grundgesetz nach kodifizierten Grundsatz. Finde ich auch persönlich nicht so gelungen und gut. Du sagtest, nochmal eine Rückfrage, aber kurz, du sagtest, die Partei sei schon Mitglied in diesem Bündnis. Gab es dazu auch einen LAFO-Beschluss irgendwann, oder wer hat das sich da irgendwie angeschlossen? Dazu gab es auch einen LAFO-Beschluss, ja. Okay, das wusste ich nicht, aber dann danke. So, dann habe ich noch eine Frage an den LAFO. Uni, du hast das gerade nochmal gesagt, dass du im Nachhinein ziemlich lange darüber nachgedacht hast noch und jetzt auch sagst, okay, war vielleicht doch nicht so prall die Entscheidung, die ich an der Stelle getroffen habe. Mich würde da tatsächlich die Entscheidungsfindung nochmal ein bisschen interessieren. Sowohl ihr als auch Stefan habt übereinstimmend gesagt, dass das irgendwie auf dem LPT wurde ihr angesprochen. Und jetzt habe ich von Stefan eben gehört, dass es dort auf dem LPT auch schon einen Beschluss gab. Und mich würde tatsächlich interessieren, wie lange dieser Entscheidungsfindungsprozess gedauert hat. Also ob das relativ schnell ging und ihr das quasi ad hoc dort dann beschlossen habt. Oder ob es auf LAFO intern da vorab dann doch irgendwie vielleicht nochmal Diskussionen gab. Weil wir haben eben schon gehört, so, und das wäre meine erste innere Reaktion gewesen, dass ich denke, hallo, stopp mal, Freiheit von Forschung und Lehre und so, da müssen wir nochmal drüber reden jetzt. Das kann ich jetzt so aus dem Stand nicht entscheiden. Also, wie ist das genau abgelaufen? Habt ihr da tatsächlich nochmal Argumente ausgetauscht und oder gab es diese internen Diskussionen, von denen vorhin auch die Rede war, dann primär nach der Entscheidung oder nach dem heutigen Tag, wo es dann doch auch sehr viel Kritik dafür gab? Ich kann nur kurz meinen Prozess sagen. Ist es in Ordnung? Einer muss ja anfangen. Also, genau, einer muss ja anfangen. Genau, es war auf dem LPT. Stefan bat mich darum, diesen Text zu lesen, beziehungsweise Paki auch. Ich habe mir das durchgelesen und ein paar Änderungswünsche hatte ich da dran noch. Zum Beispiel hätte ich gerne dieses Wort Verschwörungstheoretiker in abgeschwächter Form, beziehungsweise in einer anderen Form gehabt, weil kurzer Wink, bevor Snowden kam, waren auch viele unserer Thesen für die Welt da draußen irgendwie Verschwörungstheorien und das finde ich immer sehr, sehr, sehr schwer, einfach Verschwörungstheorien so zu benennen. Also vermeintliche Verschwörungstheoretiker, das hätte ich noch gerne geändert, war nicht möglich, da habe ich gesagt, gut, dann beiße ich in den Apfel. Die anderen Argumente, die ich jetzt erst ja auch kennengelernt habe, da muss ich gestehen, dass ich die zu diesem Zeitpunkt nicht auf dem Schirm hatte. Also Freiheit von Lehre und Forschung habe ich gestehe es ganz ein, ne, habe ich überhaupt nicht dran gedacht, sehe ich jetzt aber wirklich als essentiell ein. Habe ich zu dem Zeitpunkt nicht dran gedacht. Der Meinungsfindungsprozess war, ich glaube, relativ. Also ich habe jetzt, muss ich gestehen, mit keinem weiteren danach gesprochen. Heute nur noch kurz einmal, weil es mir auch jetzt zeitlich nicht anders möglich war. Aber ich weiß jetzt nicht, ich glaube, die anderen LAFO-Kollegen hatten da ein bisschen mehr Gelegenheit gehabt auf dem Landesparteitag als solches. Wie gesagt, meine Meinung, meine Meinung hat sich da jetzt ein bisschen geschärft. Ich würde das jetzt nicht nochmal so entscheiden und es tut mir wirklich leid. Also ich habe das ja eben eigentlich schon ausgeführt, aber ich kann es gerne nochmal wiederholen. Ich habe mich mit dem Antrag zwischen 10 und 15 Minuten beschäftigt, indem ich ihn durchlas. Ich habe dem Stefan inhaltliche Änderungen vorgeschlagen, die mir wichtig wären, habe dem Stefan aber auch gesagt, nachdem er mir sagte, 4 andere Landesvorstände hätten schon zugestimmt, dass es dann an mir nicht hängen bleiben solle. Habe dann Paki gefragt, ja, der hat auch gesagt, ich habe über den Antrag mit dem Stefan gesprochen und damit danach habe ich ihm zugestimmt. Den Rest habe ich eben auch schon ausgeführt. So, jetzt dann ich, der eigentlich ja gar nicht politisch ist, ne? Auf dem Landesparteitag war Paki mit dem Stefan oben bei mir, auch an Akkreditierung. Meiner Ansicht nach, weil ich auch nicht allzu viel Zeit hatte, habe ich gesagt, das sollen unsere politischen Leute entscheiden. Ich habe den Namen gelesen und der Name ist mir früher schon mal über den Weg gelaufen. Ich habe mit der Person an sich und über diese Person vorher schon was gelesen, habe den Antrag aber nicht dem Wortlaut genau verfolgt und habe gesagt, ich schließe mich dann der Meinung der politischen Mitglieder meines Landesvorstandes an, weil ich diese Person an sich kannte. Gut, daraufhin war meine Entscheidung begründet. Der Ronny hatte kurz vorhin schon mal gesagt, ja, eine Empfehlung grundsätzlich und ähnliches, Paket das Gleiche. Ich habe mich der politischen Meinung angeschlossen. Ich habe den Antrag selbst nicht komplett durchgelesen. Deshalb kann ich da inhaltlich zu dem offenen Brief nicht allzu viel sagen. Aber wie gesagt, meine Ansicht zu der Person hat mein Abstimmungsverhalten mit Sicherheit beeinflusst und deshalb habe ich für den Antrag gestimmt. weitere oder ist das in Ordnung? Also weitere LAVO-Mitglieder? Der Vollständigkeit halber, ich war, hatte am Sonntag familiäre Verpflichtungen und war demzufolge gar nicht auf dem LPT mehr Sonntag, leider, und falle deshalb sowieso raus. Okay. Solskin, wenn du noch weitere Fragen hast, dann würde ich dich gleich wieder dran nehmen. Ist das in Ordnung? So, dann Stefan sich jetzt hier auch noch drin. Ich denke mal, weil er auch Rede und Antwort stehen möchte. Jetzt weiß ich gar nicht, ich glaube, Stimmbürger war als nächstes. Ich habe 3 kurze Fragen an Stefan. Hat die Uni Witten irgendwas mit diesem alternativen Wissenskongress zu tun, den du in diesem Brief nennst? Das war jetzt eine Frage, kann ich erstmal beantworten? Nein. Okay, war der Ganser ein Redner von diesem Wissenskongress? Ganser wird auftreten beim 2. alternativen Wissenskongress, der jetzt Anfang 2016 in Iserlohn stattfinden wird und weiterhin vom rechten Flügel der AfD organisiert wird. Insofern, die Politik, die wir hier gemacht haben in Witten, ist konsistent, dass wir die Opposition dagegen machen, gegen diese Verschwörungsideologen ist das genauere Wort, nicht Verschwörungstheoretiker. Ich gebe zu, aber das Wort kennt keiner. Ne? Ich glaube, das war Analysten gibt's auch noch. Ja, ich habe auch heute gelesen Verschwörungspropagandisten, auch als Zuschreibung zum Ganser sogar. Gut, aber ja, also die Politik ist konsistent, der wird beim 2. alternativen Wissenskongress auftreten. Ja, aber ich sehe schon, du arbeitest nicht wirklich wissenschaftlich, weil wenn du in diesem Brief den 1. alternativen Wissenskongress verwendest, hat das mit dem 2. mal noch gar nichts zu tun, aber unabhängig davon, mit der Uni hat es ja auch nichts zu tun. Und dann nennst du in deinem Brief die Quelle 4. Unabhängig davon bin ich voll und ganz bei Solzken und bei Sammy, würde ich sofort alles unterschreiben, was die zwei gesagt haben. Und dann nennst du in deinem Brief, das ist die Quelle 4 im Pad, das ist ein Flickerbild, da berufst du dich auf einen falschen Doktor. Der hat nie eine Doktorarbeit abgeliefert. Ist es dir bekannt? Und die Frage geht auch an den LAVO. Wisst ihr, was das für Quellen sind, was da angegeben ist mit diesem falschen Doktor? Der über den Ganser schreibt? Okay, erstmal ich. Erstmal ist das nicht mein Brief, sondern der wurde in einem Pad von dem Bündnis Witten gegen Verschwörungswahn gemeinsam geschrieben. Da waren vor allem welche von den Users dabei und ein Historiker von den Grünen, beziehungsweise der ist vor 3 Wochen bei den Grünen ausgetreten wegen der Asylrechtsverschärfung, der ist aber jetzt noch eben trotz allem aktiv. Also das ist nicht mein Brief, sondern wurde von mehreren geschrieben. Diese Quelle, die du nennst, da wird ein Doktor Viktor sowieso zitiert, dass die Theorien von Daniele Ganser völlig absurd sind. Das ist ein journalistischer Artikel, der ist nicht von diesem Doktor geschrieben, sondern dieser Doktor wird als wörtliche Rede zitiert und wir haben das aufgegriffen. Ne? Aber der ganze Tenor von dem Artikel ist ja so und das ist ja auch nicht der Einzige, der da zu Wort kommt. Mir ist das bekannt, dass der irgendwann seinen Doktortitel aberkannt bekommen hat. Ja, weiß nicht, ob das so eine große Rolle spielt in der Gesamtschau, weil es auch noch genügend andere Quellen gibt, die Ganser als Verschwörungstheoretiker bezeichnen oder zumindest knapp daran vorbeischrammen. Ja, nee, wenn man an die Uni... Moment, sofort, wenn man vielleicht Stimmbürger. Lass uns das hier irgendwie geordnet machen, hier gibt es auch noch andere Leute. Zwiegespräche bitte woanders. Nee, das passt schon, wenn man an die Uni... Wie, das passt schon? Eine Forderung hat, dann muss man aber auch mit den Quellen, dass man falsche Doktortitel verwendet und die da angibt, dann muss man das klar kommunizieren. Hast du das gemacht? Die Quelle hatte nie einen Doktortitel. Das ist ein journalistischer Artikel gewesen, den wir auch im gesamten Tonus, also in der gesamten in der Gesamtaussage im Grunde wiedergegeben haben. Okay. So, jetzt weiß ich, ich glaube, Fullerin war als nächstes. Also, die Freiheit von Forschung und Lehre ist ja natürlich was Feines. Aber so ein abendlicher Vortrag ist weder Forschung Und wenn es nicht explizit als Lehrveranstaltung deklariert ist, ist das auch keine Lehre. Und wenn dann jemand einlädt und das ist keine glückliche Wahl, dann kann man das durchaus mal schreiben. Und das hat auch dann nichts mit einem Eingriff in Forschung und Lehre zu tun. Danke. Tatsächlich ist das auch das, was mich immer noch sehr zwiespaltet, sag ich mal. Das ist also, dieser Punkt ist wirklich sehr auf Kante gemäht. Es kommen viele Argumente da drin, aber, und ich möchte fast sagen, immer, naja, ich weiß es nicht, wenn eine Uni dazu einlädt, dass es eben, wie Lukas es schon sagte, man weiß nie, welcher Zweck dahinter verfolgt wurde, ob die Leute eben dafür geschärft worden werden sollten und so weiter und so fort. Das ist dann Spekulation gewesen, wenn man die Veranstaltung im Vordergrund, beziehungsweise in der Zukunft liegt. Danach lässt sie sich auf jeden Fall kritisieren. Wie gesagt, aber die ganze Querfront-Scheiße zum Beispiel ist immer sehr, sehr schwer da drin. Möchte noch jemand anderes? Sokratos. Genau, der möchte auch noch was sagen. Also es gibt bei Heise einen zweiten Artikel, den hatte ich vorhin schon mal gepostet, kann ich gerne nochmal machen, wo drin die Uni oder der entsprechende Herr, der dafür verantwortlich gezeichnet hat, ein Interview gegeben hat und seine oder den Grund dieser gesamten Veranstaltung und so weiter dargestellt hat. Drücken wir es mal so aus. Vielleicht sollte da jeder nochmal reinschauen, damit er zumindest einen Hintergrund weiß, was für eine Veranstaltung das an dem Abend war und aus welchem Grund die da angestrebt worden ist. Es war also keine Lehrveranstaltung, sondern eine Informationsveranstaltung. Okay, jetzt Moni. Okay, ich glaube tatsächlich, dass wir ein Riesenproblem haben zwischen Freiheit und Lehre und tatsächlich, wer darf wo was sagen. Ich erinnere jetzt mal an diese Twitter-Diskussion nach der letzten Jauch-Sendung, wo dieser AfD-Typ so eine Plattform hatte. Und wir sind gerade dabei, an einer Sache eine Grundsatzdiskussion zu diskutieren, die, wie ich finde, ja nicht geklärt ist. Wir machen hier jetzt so ein Rechtfertigungslimo. Also ich finde es auch nicht gut, diesen offenen Brief. Aber ich glaube, solange wir nicht geklärt haben, wo ist denn für uns die Grenze bei uns Piraten, ist das jetzt tatsächlich symptomatisch. Der Stefan hat das im guten Wissen und Gewissen gemacht. Und ich verstehe das auch. Ich verstehe einfach nicht, warum sich jetzt jeder meint, er müsse sich dafür rechtfertigen. Ich glaube, wir müssen das grundsätzlich klären, denn wir können nicht auf dem einen Weg sagen, der darf nicht sprechen, der darf in der Öffentlichkeit nicht auftreten. Und in einem konkreten Fall gehen wir dann her und sagen, hey, da hast du irgendwie einen Fehler gemacht. Ich glaube auch, dass das ein Fehler war, aber da niemand weiß, wie wir uns da tatsächlich verhalten wollen, finde ich das verkehrt, weil ich glaube, der Vorstand hat in diesem Fall ja auch nur nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Und vielleicht sollten wir uns da etwas grundsätzlicher darüber unterhalten, wie wir es mit der Meinungsfreiheit und der Freiheit von Lehre halten. Denn es gibt ja immer wieder diese Forderungen auch bei Rechten oder AfDlern, wo wir sagen, nee, die dürfen da nicht reden und da sind wir gegen und das müssen wir verhindern. Und dieser Klärungsprozess ist überhaupt nicht da. Und im Moment machen wir das an einem Beispiel und versuchen, Leute in Verantwortung zu ziehen. Und das sehe ich einfach nicht. Was mich tatsächlich interessieren würde, wäre außerdem, was ist denn heute eigentlich bei dieser Veranstaltung passiert? Warte, Stefan, bevor du da drauf... tatsächlich, Moni, und ich glaube, also das mit dem Klärungsprozess, ich glaube, dass uns das in Zukunft häufiger passieren wird, dass wir in diese Situation kommen, was ist jetzt noch genehm und was nicht. Also gerade in der aktuellen Diskussion um Flüchtlingspolitik und so weiter, wird das immer häufiger kommen. Natürlich haben wir und ich im besten Wissen und Gewissen gehandelt, genauso wie Stefan gemacht hat, deswegen mache ich da Stefan auch auf keinen Fall irgendwie einen böswilligen oder bösartigen Vorwurf. Auf keinen Fall. Da müssen wir jetzt mit umgehen und ich denke mal, dass an diesem Antrag beziehungsweise auch an diesem offenen Brief eine Diskussion herbeigeführt werden kann, die ist ja schon reichlich im Gange, aber dass wir auch mal darum diskutieren sollten, was ist denn jetzt eigentlich Meinungsfreiheit, was ist Zensur und so weiter, dass wir da mal eine grundsätzliche Diskussion drum führen, aber ich glaube, dass wenn wir diesen Abend nicht schaffen und einige Tipps an andere, ich glaube, das wird auf Twitter auch nicht funktionieren. Nee, aber ganz kurz, wenn ich mich hier reingritsche, du hast völlig recht, Roni, aber dann müssen wir es dann auch wirklich mal tun. Wir haben es schon einmal geschoben und jetzt wird es wieder angemahnt, du mahnst es selber an, wir müssen es dann einfach machen. Korrekt. Ja, vielleicht noch ganz kurz zu dieser Sache ausladen, nicht ausladen. Ja, wo würdet ihr die Linie ziehen? Hättet ihr vielleicht gefordert, der Referent soll ausgeladen werden, wenn das Jürgen Elsässer gewesen wäre, der noch ein bisschen krasser drauf ist, oder vielleicht bei Udo Pasteurs. Ich denke, irgendwann wäre wahrscheinlich von jedem von uns die Forderung gekommen, den aber bitte wieder ausladen. Der hat an unserer Uni in unserer Stadt, für die auch mit staatlichen Mitteln gefördert wird, besser nicht zu suchen, als politische Meinungsäußerung. Nicht als, dass man es vorschreibt und irgendwie mit Zwang staatliche Zensur ausübt. Da bin ich natürlich total dagegen. Aber die Politik muss, denke ich, bei solchen Ereignissen, die auch in der Öffentlichkeit diskutiert werden, dann auch Stellung beziehen. Gut, dann die zweite Sache, wie ist der Abend heute gelaufen? Ja, ich war vor Ort, war auch gut, dass ich vor Ort war. Es gab eine kurze Einführung von Professor Becker, der Dekan des Fachbereichs, und von dem Doktor, auf dessen Namen ich gerade nicht komme, der das Interview gegeben hat, David Hornemann van Leer. Ist auch ein bisschen komplizierter Name, sei mir verziehen. Gut, danach hat Ganser einen langen Vortrag gehalten, wo keine Zwischenfragen möglich waren. Er hat viele Aussagen wiederholt, die er vorher in Tübingen gemacht hat. Das war eigentlich 1:1. Er hat auch die gleichen Gags verwendet. Ne? Das kam mir alles mehr wie eine Show vor. Er ist ein guter Rhetoriker, er kommt sympathisch rüber und hat viel Applaus bekommen und Lacher bekommen und haha. Er hat ganz offensiv Ken Jebsen als vertrauenswürdiges Medium empfohlen. Er hat zum Beispiel eine E-Mail von einem 16-jährigen Mädchen vorgetragen, die er bekommen hat, die im Internet Ken Jebsen für sich entdeckt hat, und jetzt kann sie gar nicht mehr mit ihren Eltern reden, weil die ja nur diese Tagesschau gucken und denen wurden ja noch nicht die Augen geöffnet. Und dass sie jetzt ein bisschen verzweifelt ist, dass sie mit niemandem mehr reden kann, und er hat das aber halt als tolle Sache dargestellt. Dann ist er auch auf 9/11 wieder eingegangen. Auch ähnlich wie der Vortrag in Tübingen, den ich halt schon kannte. Insofern, das war ganz gut, da wusste ich halt schon genau, wo er die Lücken lässt, dass er das als irgendwie ungeklärt darstellt. Und dann kam lustigerweise, aber die Technik kenne ich von ihm auch schon, dass er Kritik sich zu eigen macht und bevor jemand anders die äußert, lieber selbst schon mal darüber redet. Er hat dann unseren offenen Brief thematisiert. Er hat die Medienberichterstattung darüber thematisiert, hat dann einerseits den Autor des BATS-Artikels, Dennis Sona, mit Foto abgebildet und hat dann auch gesagt, ja, der ist ja auch bei den Jusos, die haben ja mit unterschrieben, alles unseriös. Und dann hat er mich halt auch auf dem Bild erst hat er gefragt, ja, ist denn der Dennis Sona heute hier? Und der war halt nicht da, und dann hat er halt so Witzchen gemacht, hat sich wohl nicht hergetraut oder so, ne? Und dann kam halt ich dran, und hier der Stefan Borkrewe, der hat auch was gesagt gegen mich, und mit Bildern von mir auf einer großen Folie, und dann wollte er auch den gleichen Gag machen, aber ich war dann halt da, ne? Und dann hat er ein bisschen doof geguckt, und irgendwann war der Vortrag dann zu Ende, und dankenswerterweise habe ich dann auch als erster das Mikrofon bekommen, um auf seinen Vortrag einzugehen. Ich habe versucht, ihn ein bisschen kritisch zu beleuchten, habe gesagt, man sagt ja, bei Vorträgen sind 90% Rhetorik und 10% Inhalt, und er ist ja ein guter Rhetoriker, inhaltlich ist nicht viel geboten worden, ne? er hat irgendwie 5 Minuten lang erzählt, dass man Bücher lesen soll, zum Beispiel. Oder er hat irgendwie anfangs erzählt, man könnte auch mal Tagesschau gucken. Dann mittendrin hat er gesagt, man soll gar keinen Fern mehr gucken. Hat sogar abgefragt, wer noch einen Fernseher hat. Und am Ende hat er dann doch wieder gesagt, ja, man soll ja auch mal Tagesschau gucken und dann auch Russia Today, Germany, damit man ein ausgewogenes Bild bekommt und natürlich Ken Jebsen lesen, sich angucken. Und so weiter, so, und das war halt inhaltlich total flach, und das habe ich halt nochmal dargestellt, ne, obwohl die Leute ihn halt so gefeiert hatten, habe ich dann halt das nochmal deutlich gemacht, wie flach das eigentlich war inhaltlich, und dann gab es erst so Gebrummel im Publikum, aber dann auch Applaus. Er hatte dann, als er den offenen Brief thematisiert hat, gesagt, ja, hier, da steht, ich würde immer Lücken lassen in meinen Argumenten, und dann steht ja gar nicht drin, was für Lücken. Da, ja, das wissen die wahrscheinlich selber nicht, die den Brief geschrieben haben, ne? Und dann habe ich ihm halt gesagt, ja, da steht im Brief, und ich, da ich jetzt da bin, kann ich Ihnen auch sagen, was für Lücken, und habe das dann halt dargestellt, weil er die gleichen Lücken, die er sonst auch lässt, halt auch wiedergelassen hat, ne? Er stellt das halt immer so dar, entweder ist World Trade Center 7 durch Feuer eingestürzt oder durch eine Sprengung. Und das stimmt halt beides nicht. Und das lässt er einfach weg, weil das Gebäude ist halt hauptsächlich eingestürzt, weil das beschädigt war durch die Twin Towers, die zuvor in direkter Nähe eingestürzt sind, und durch die herabstürzenden Teile wurde dieses World Trade Center 7 schwer beschädigt. Aber das unterschlägt er halt völlig. Und das hat er diesmal halt auch unterschlagen. Die zweite Lücke, die ich aufgezeigt habe, du kannst doch auf Wikipedia mal posten. Hatte war, dass er... Bitte? die zweite Lücke war, dass er das so darstellt, ja, hier der offizielle Report der Regierung über die islamistischen Anschläge im September, da würden ja nur die Twin Towers behandelt und haha, die haben ja dieses dritte Gebilanz vergessen. Ne? Und ja, das hatte halt einfach organisatorische Gründe. Die wollten halt diesen Report über die Twin Towers rausgeben und wollten nicht noch zu viel mit reinpacken, damit das nicht noch ein paar Jahre verzögert wird. Report über WTC 7, über das dritte Gebäude, was eingestürzt ist, kam dann halt ein paar Jahre später. Genauso ausführlich und genauso belegt und auch wissenschaftlich bearbeitet. Und das hat er auch komplett weggelassen. Ne? Er hat das so dargestellt, als nur diese beiden Türme dargestellt. So, da habe ich ihm die Lücken halt gesagt und habe ihn dann als Frage gestellt, ja, er als intelligenter Mann müsste das doch wissen, auch als jemand, der sich lange mit den Themen beschäftigt, ne? Dass ich annehme, dass er es bewusst weglässt, und ich habe gefragt, warum er das macht und warum er Menschen so verunsichert und in die Irre führt. Dafür habe ich dann auch großen Applaus bekommen, und er hat dann nicht wirklich drauf geantwortet auf die Fragen, sondern hat nur gesagt, ja, da werde ich wohl mit Herrn Borkrebe nicht auf einen Nenner kommen, und dann kam irgendwie die nächste Frage. Aber die Fragen, die darauf gefolgt sind, waren dann auch eher kritisch. Problem war aber dann, das war dann gut, dass ich die erste Frage gestellt habe und mich getraut hat, so kritisch zu sein. Ich glaube, das hat dann die anderen auch ermutigt, ein bisschen kritischer zu sein, nehme ich an. Ja, was halt doof war, er wurde auch zweimal auf Elsässer angesprochen. Einerseits von den Herrn Schulze, der den Alternativen Wissenskongress organisiert, der war halt auch da, dieser AfDler, und der wollte im Grunde so hören, dass wie toll der Herr Elsässer ist, ne? So eine Frage hat er gestellt, so eine Suggestivfrage. Und ja, da hätte sich Ganser von Elsässer distanzieren können, ne? Stattdessen hat er halt sowas gesagt, ja, man muss sich alles mal anhören, und der hat ja auch interessante Ansichten, bla bla bla. Und dann zum Zweiten hat ein Pirat, auch ein anderer Pirat, auch noch eine Frage bezüglich Elsässer gestellt, was er denn von dem hält, und auch da hat sich Ganser nicht von Elsässer distanziert. Ja, ich hätte noch viele, viele weitere kritische Anmerkungen zu seinem Vortrag gehabt, aber so wie die Veranstaltung aufgebaut war, sind halt ganz viele Aussagen von ihm einfach im Raum stehen geblieben und wurden beklatscht und es gab halt keine Möglichkeit, das wieder kritisch, das nochmal kritisch zu beleuchten. Aber ich glaube, es war gut, dass ich da war, weil es so zumindest einen gewissen Gegenpart gab und die Leute dann auch sich mehr getraut haben, glaube ich, ein bisschen kritischer zu fragen. Und ich habe nachher auch Lob von vielen Studenten bekommen, dass ich da das Rückgrat habe, auch dazu zu stehen und dahingegangen bin und dem die Stirn zu bieten. Insofern, also ne, bei uns wird das jetzt total kontrovers und eher negativ diskutiert. Ich bin der Meinung, in Witten hat uns das auf keinen Fall geschadet. Ne? Durch diesen offenen Brief haben wir überhaupt diese Debatte erst gehabt, dass Herr Ganser, der da an der Uni sprechen soll, vielleicht ein bisschen zweifelhaft ist. Und zum anderen, ne, wir haben das auch gemacht und ich bin jetzt auch persönlich an dem Abend nochmal in Erscheinung getreten und habe mich da, denke ich, ganz gut geschlagen. Ja, also ich stehe nach wie vor zu diesem Brief und glaube, dass das so richtig war. Ja, okay, aber ich wollte jetzt nur von dem Abend berichten und nicht nochmal meine Meinung sagen. Das war der Bericht. Vielen Dank dafür, für den Bericht, aber auch, dass du da warst. Ja, wirklich, sehr gut. Stefan, möchtest du was Konstruktives sagen? Ja, kurz einen Einwurf im Flotten. Und zwar wollte ich eigentlich nur super Publicity so mal dran erinnern und wir schaffen das ja. So im Hinblick auf die Wahlen. Ihr macht das schon. Aber wenn ich jetzt schon gerade dran bin, wollte ich auch nochmal vielleicht wegen, dass ich ja für ein freies Mandat bin oder für was auch immer ihr da beschlossen habt, ja, mit Gewissensfreiheit. Aber ich finde eben Rechenschaftspflicht, das haben wir jetzt zwar nicht in der Satzung stehen, aber Rechenschaftspflicht wäre halt so ein Punkt, dass ihr dann auch ja die Folgen da tragt und die Konsequenzen daraus. Und also Publicity war bundesweit jedenfalls nicht positiv, würde ich sagen. Jetzt mein Eindruck, mein subjektiver. Okay, Korax. Ja, guten Abend. Ich habe den Stefan Ochsenfurt jetzt nicht gehört, weil er bei mir aus guten Gründen stumm gestellt ist. Ich wollte jetzt auch nicht so, ich habe mich vorher reinbegeben und jetzt hat Bogdan auf Nein, der andere Stefan, jetzt gerade berichtet. Weiß nicht, ob vielleicht andere vorher drankommen wollten, weil mir ging es eher um dieses grundsätzliche Zensur-Geschwafel. Soll ich dazu? Kommt noch eine Frage. Darf ich ganz kurz eine Anmerkung machen? Dann mach mal eine Anmerkung. Das ist eine Vorstandssitzung. Wir reden jetzt seit über einer halben Stunde über einen Umlaufbeschluss, der schon beschlossen wurde. Ich kann alle verstehen, dass dieses Thema wichtig ist, aber ich würde doch vorschlagen, dass man dafür vielleicht einen anderen Termin findet. Die Island protokolliert jetzt hier seit fast 2,5 Stunden. Und ich finde, was wir hier machen, sprengt den Rahmen einer Vorstandssitzung. Ja, ich würde das gerne heute weiter besprechen, aber vielleicht außerhalb der Vorstandssitzung. Ich möchte nur anmerken, wann wäre es denn vorher möglich gewesen? Leute, also vorher möglich gewesen wäre das tatsächlich im Kreis Witten auf der Mailingliste, wie ich hörte. Aber gut, tatsächlich haben wir diese Kröte auch als Vorstand jetzt irgendwie, haben wir die verzapft, korrekt. Korax, war das jetzt eine Frage oder kommt da noch was? Frage, weiß ich nicht, ich wollte eine Anmerkung machen, dieser Zensurvorwurf ist doch völlig daneben. Egal, was jetzt in diesem Brief genau stand, das war eine politische Forderung, ja, die hätten jetzt vielleicht die Piraten Witten unterschreiben sollen, die haben denen ja noch nicht mal selbstständig geschrieben, sondern mit den ganzen anderen Fraktionen, die Mitunterzeichner waren, zusammen, unter anderem die SPD, wenn ich das richtig verstanden habe, ja, und wir sind in keinem Vorstand, oder wie das bei denen heißt, in der Uni, und Zensur kannst du nur machen, wenn du wirklich am Machthebel stehst, und es war einfach nur eine Forderung, kann sein, dass das ungeschickt ist oder halt nicht, das ist eine politische Forderung, und daraus jetzt sowas wie Piraten wollen zensieren, dieses Zeugs da raus zu konstruieren, das finde ich jedes Mal ein bisschen erbärmlich, sorry, das wollte ich nochmal losgeworden sein. Okay, das ist tatsächlich so, unsere Diskussion steckt immer voller French Connections. Vaku, ja, ich verstehe dich sehr gut da drin. Dennoch ist das tatsächlich ein Thema, was irgendwie heute sehr viel Aufruhr gesorgt hat und ich glaube, dass sowas auch irgendwie behandelt werden muss. Ob das jetzt tatsächlich ist, passt jetzt einfach wirklich auf diese Vorstandssitzung. Ja, also vom Zeitlichen her. Aber gibt es weitere Fragen? Jetzt hat sich hier jetzt irgendwie gelichtet im Sprechenraum. Ansonsten, ich glaube, es ist vieles gesagt. Wir versuchen jetzt hier, ja, uns zu bessern. Ja gut. Sollen wir die Diskussion damit auf andere Ebene verschieben? Ließe sich machen und dann wäre hier die Vorstandssitzung. Ich gucke gerade nochmal, ich habe jetzt hier schon andere Dinge wieder auf. Ins Pad. Also meine Fresse ist ja tatsächlich Lob fürs Protokollieren. Nee, ansonsten sehe ich keine weiteren Dinge mehr. Ich glaube, Solzken hatte noch vorhin eine Frage zu den Berichten und das wollte sie unter Sonstiges packen. Sollen wir diesen Punkt jetzt als abgeschlossen machen? Die Leute, die jetzt in den Sprechenraum kommen, ist das jetzt zu dem Wittner-Geschichte noch oder zu was anderem? Zu was anderem. Nach der Sitzung würde ich gerne kurz mit Paki sprechen. Dauert keine Minute. Okay, Solzken, du? Mein Punkt war der von vorhin, also wie du es eben dargestellt hast. Okay, also können wir die Kiste jetzt abschließen. Gerne seid ihr herzlich weiterhin zur Diskussion eingeladen. Auch, wie gesagt, dadurch lebt unsere Partei. Diskussion müssen wir führen. Und erst dadurch lässt sich politische Meinung schärfen. Ich würde das jetzt gerne, dieses Thema, als abgeschlossen, beziehungsweise ich beende diesen Punkt jetzt hier und damit kommen wir zu Sonstiges, Diskussion. Nochmal hier einmal kurz. Solzken, würdest du da noch einen Punkt? Richtig. Es geht um eine Aussage vom LPT, vom Schatzmeister, wo ich, wenn ich das richtig verstanden habe oder vernommen habe, gab es eine Aussage aller Wortlaut, mag anders gewesen sein. Die Frist für den Rechenschaftsbericht wird auf jeden Fall eingehalten. Ich würde das tatsächlich gerne noch mal näher erläutert haben und insbesondere wissen, was an der Stelle mit Frist gemeint ist. Denn Frist für Einreichung der Rechenschaftsberichte der Landesverbände an den Bund ist meines Wissens nach und nach Wortlaut 30.09. ist auch schon abgelaufen. Wahrscheinlich haben wir wieder eine Verlängerung beantragt. Für Einreichung des Rechenschaftsberichtes, aber bitte da einfach gerne Erläuterung, danke. Also bei mir warst du ungefähr für 15 Sekunden nicht hörbar. Ja, kann ich bestätigen. Ich wollte es gerade sagen. Okay, dann kurz nochmal, was darf ich unter Frist verstehen, die eingehalten wird, da laut Bundessatzung die Frist der 31. Mai ist für Einreichung der Rechenschaftsberichte der Landesverbände, also von welcher Frist sprechen wir hier? Ja, du hast völlig recht, Solzken, das ist ein bisschen unscharf. Mit Frist hatte ich gemeint, vergleichbar das aus dem letzten Jahr, die Einreichung für den Gesamtrechenschaftsbericht. Und dort mussten wir zum 31.12. abgeben. Und von daher oder vor dem Hintergrund ist dieser Termin diesmal unkritisch. Du hast mit der Bemerkung der anderen vorherigen Fristen natürlich recht. Da muss man sich eher mal grundsätzlich die Frage stellen, ob 31.05. nicht ohnehin unrealistisch ist. Aber das haben wir hier an der Gelegenheit nicht zu klären. Aber ansonsten, ja, das ist richtig, deine Bemerkung. Okay, kurze Anmerkung noch zu dem. Ja, kann man vielleicht drüber nachdenken. Andererseits denke ich, dass die Frist so gedacht ist oder relativ früh gesetzt ist, weil eigentlich gemäß Parteiengesetz ja zum 30.09. Parteien das einzureichen haben. Wir beantragen nun jedes Jahr diese dreimonatige Verlängerung. Okay, darf man machen, auch laut Gesetz, ist in Ordnung. Aber ich glaube, das liegt dem grundlegend einfach erstmal zugrunde, dass man sagt, okay, 31.05., weil fürs Konsolidieren und Zusammenführen braucht der Bund halt auch noch seine Zeit. Und vielleicht geht man auch mal dahin, dass man eher andersrum überlegt, wie können wir es hinkriegen, dass wir diese Frist mal in den nächsten Jahren einhalten können. Was braucht es dazu? Weil vom Grunde her ist ja immer relativ früh fertig sein schöner, als da immer kurz vor knapp da einen Endspurt immer noch hinlegen zu müssen. Aber das kann man auch an anderer Stelle nochmal diskutieren. Noch eine kurze Bemerkung dazu, gebe ich dir völlig recht, bin ich auch völlig bei dir. Ich würde mal folgenden Vorschlag zur Güte machen. Da wir jetzt in diesem Jahr schon viele Prozesse neu gestaltet haben und neu organisiert haben, schlage ich einfach vor, wir warten mal den Rechenschaftsbericht 2016, also den im nächsten Jahr für 2015 und gucken, ob sich aufgrund dieser ganzen Prozessänderungen positive Effekte bemerkbar machen. Und dann schauen wir einfach weiter. Ansonsten sehe ich keinen grundsätzlichen Dissens. So, Solzken ist rausgegangen. Ich nehme damit an, dass die Frage beantwortet ist. Dann war, glaube ich, der Pirate Slash. Du wolltest noch was direkt an Paki adressieren? Genau. Willst du das jetzt machen oder ist das unter so eine Vier-Augen-Geschichte? Nach der Sitzung. Okay, dann machen wir es so. Jürgen, guten Tag. Ja, guten Tag. Ich habe da eine kurze Anmerkung zur noch anstehenden Kassenprüfung, nachdem ich mit den Kollegen des Kassenprüferteams Rücksprache gehalten habe, möchte ich gerne versuchen, Ende November eine kurze Sichtung der Geschäftsstelle auf Ertüchtigung durchführen, damit die Bedingungen für eine Kassenprüfung überhaupt gegeben sind. Das klingt so, als gäbe es da Alkohol. Ja. Spricht dem nichts entgegen. Ja. Spricht dem nichts entgegen. Oder steht dem nichts entgegen. Wir müssen halt gucken, dass wir einen Termin irgendwie finden. Aber grundsätzlich kein Problem. Jürgen, willst du noch erläutern, Jürgen, wen oder was du ertüchtigen möchtest? Genau. Ja gut, ich wollte das eigentlich nicht so breit treten. Ich wollte es einfach nur anmerken, damit das Thema nicht wieder irgendwo versandet. Für eine ordentliche Prüfung benötigt man entsprechendes Licht. Das kann ich also zurzeit bemängeln. Das war nicht zur Verfügung stehend. Ich weiß, da wurde dran gearbeitet, beziehungsweise das war in Planung. Ich möchte nur anmerken, es sollte zügig erledigt werden, damit wir oben im Konferenz an dem großen Tisch in der Geschäftsstelle über entsprechende Lichtmittel verfügen, damit eine Prüfung von papierenen Unterlagen auch durchführbar ist. Ich dachte, er meint jetzt züchtigen. Du kannst sicher sein, Jürgen, und auch alle anderen Kassenprüfer, die dann vor Ort sein wollen, werden können, dass dort die organisatorischen Verhältnisse dementsprechend auch sein werden. Also das klingt jetzt tatsächlich so, also ihr müsst euch, wer die Landesgeschäftsstelle nicht gesehen hat, wir haben natürlich einen Konferenzraum. Dieser befindet sich am Ende des Flügels. So, Jürgen, ist damit alles technische geklärt? Ja, ich wollte jetzt keinen lostreten und irgendwas großartig in Bewegung setzen. Ich wollte es einfach nur kundtun, damit es mal allgemein bekannt ist unter dem Vorstand, dass wir also durchaus im Hintergrund auch uns Gedanken über die Geschichte machen. Achso, natürlich dürfte immer jemand lostreten und das ist natürlich der politische Gegner, den dürfte immer einen Traps erhalten. Sonst noch was für Sonstiges? Jürgen, du bist fertig, dann ja, kannst du in den Zuhörerraum gehen. Ansonsten? Ja, wenn keiner was hat, ich hätte auf alle Fälle noch was. Schießen Sie los. Ich brauche zur Vorbereitung eines Beschlusses mal ein Meinungsbild, einmal vom Vorstand, gerne vielleicht auch aus dem Zuhörerraum. Es geht um den Länderfinanzausgleich. Und die Erklärung NRW, entsprechende Abschläge nur zu bezahlen. Das heißt also, wir können von 80 bis 100 alles zahlen. Wir haben beim letzten Mal 80% gezahlt. Das steht uns zu, diesen in dem Finanzausgleich diesen Betrag eben zu reduzieren. Ich bin gebeten worden von Seiten der Schatzmeister, diesen Prozentbetrag nochmals beim nächsten Mal zu überdenken, vor dem Hintergrund der Finanzsituation im Bund, hier eventuell ein Zeichen zu setzen. Ich würde das gerne zur Diskussion stellen, respektive hätte ich gerne vielleicht ein paar Meinungen dazu. Meine Meinung würde ich dir geben, wenn ich die Zahlen sowohl vom Bund als auch von NRW kennte. Abgesehen davon profitiert der Bund davon nicht, das wird ja sowieso weiter verteilt. Bernd musste da dringend und eilig reagieren. Ja, der Beschluss muss jetzt mal langsam gefasst werden. Korax ist im Sprechenraum. Guten Tag, Korax. Bernd, es läuft noch die Vorstandssitzung und die Aufzeichnung. Du fragst doch jetzt nicht ernsthaft hier mal en passant so ein Meinungsbild ab. Das meinst du bitte, bitte, bitte nicht ernst. Mir ist da gerade was dazwischen gekommen. Ich würde diesen Punkt gerne zurückstellen wollen. Danke. Mein Telefon klingelt. Tut mir leid. Ich muss da dringend dran, würde das dann zurückstellen, das Meinungsbild. Gut. Oh, Solzkin ist auch wieder da. Solzkin. Na klar. Ich muss Korax tatsächlich widersprechen. Ja, ist jetzt erstmal vielleicht en passant, aber grundlegend das hier mal zu besprechen, auch in einer öffentlichen Sitzung. Kann man bei Piraten grundlegend schon mal erstmal so tun? Das natürlich, ich verstehe Maschs Einwand. Ohne Zweifel und kann ich nur bestätigen, für eine solche Diskussion bedarf es natürlich einer Info oder gewisses Hintergrundwissens, wie das im Bund und im Land so mit den Finanzen aussieht. Ich kann noch mal kurz darauf verweisen, dass das Budget des Bundes von einem zum anderen Jahr von lass mich lügen, 750.000 oder so auf 450.000 runter ist. So in der Größenordnung ungefähr. Also der Bund hat sich da fast um 50% einschränken müssen. Es gab vergangen, oder wann war diese Diskussion, diese Woche Montag, meine ich, oder so, gab es eine Diskussion des Schatzmeisterclubs, wo auch die Bundesschatzmeister nochmal anwesend waren, wo auch die Finanzlage nochmal dargestellt wurde. Und ich für meinen Teil auch vielleicht in der Funktion als Kassenprüferin kann auf jeden Fall durchaus bestätigen, dass der Bund Geld braucht. Aber natürlich hat auch Stahlrabe recht, dass das Geld dann erstmal wieder dann nochmal verteilt wird nach einem weiteren Schlüssel, der da erst noch irgendwie festgelegt werden muss und so weiter und so fort. Aber ein Verzicht dieser 80%-Regelung würde natürlich bedeuten, dass der Topf insgesamt größer wäre, der da zu verteilen ist. Okay, vielen Dank. Korg, sitzt du hier noch drin oder haben sich noch neue Dinge aufgetan? Ich bin gerade, also nochmal, es läuft die Vorstandssitzung unter Sonstiges, ganz viele sind inzwischen auch weg und ohne jegliche Information. Ich war im Schatzmeisterclub im Mammel da drin und jetzt dieses Fass hier aufzumachen und ein Meinungsbild abzufragen, ohne die Vorstandsmitglieder über die ganzen Sachen, die aktuell sind und aufgeschrieben wurden und besprochen wurden, aber wo ihr wahrscheinlich alle, was ich nachvollziehen kann, noch keine Informationen habt, mal ein Meinungsbild einzuholen, soll NRW 80% oder 100% bezahlen? Ich finde das, jetzt mal ganz ehrlich, ich finde es schon unverschämt. Naja, komm. Also, Bernd handelt bestimmt nicht bösartig, das glaube ich nicht. Haben wir geklärt. Ich glaube, das passt. Gut. Gibt es sonst noch weitere Punkte? Sonst würden wir jetzt hier den öffentlichen Teil der Vorstandssitzung auch beenden wollen, oder? Solzkind schon wieder. Ja, also ich finde es vollkommen in Ordnung, dass das Thema jetzt für hier heute geschlossen wird und ihr auch die Sitzung beendet. Überhaupt kein Zweifel, weil nochmal auch Bestätigung an Korax. Ja, Informationen bedarf es für eine solche Diskussion und auch Meinungsfindung und Entscheidung. Ich möchte jedoch anregen tatsächlich, dass das jetzt relativ zeitnah mal gemacht wird, weil wie Bernd gesagt hat, der Antrag wäre entsprechend zu stellen, aber auch eine Mitteilung in Richtung Bund wäre sicher auch schön, da ein bisschen mehr Klarheit zu haben. Also vielleicht kriegt man das in der Sprechstunde hin oder weiß ich, aber auf jeden Fall würde ich dich, Bernd, bitten, dass da die Infos einfach an die restlichen Vorstandsmitglieder gehen, die sich das entsprechend einfach mal dann zu Gemüte führen und das vielleicht auch gerne nochmal unter Darlegung der einzelnen Argumente hier vielleicht auch im Rahmen der Sprechstunde oder der Vorstandssitzung nochmal diskutiert wird, sodass man das dann vielleicht auch nachvollziehen kann, wie es dann zu der einen oder anderen Entscheidung dann gekommen ist. Das fände ich persönlich gut. Aber das nur als Bitte oder Wunsch meinerseits, wie ihr das macht, bleibt natürlich euch letzten Endes überlassen. So, korrekt. In der Regel handhaben wir das auch. Ich sehe jetzt hier noch keinen weiteren, der reingesprungen ist in dieser Zeit. Damit nehme ich an, dass es keine weiteren Teile mehr gibt, beziehungsweise keine weiteren Punkte mehr und würde gerne mich natürlich bei der Protokollantin Isan und auch Vaku, die sie unterstützt hat, sehr viel bedanken. Eine sehr, sehr lange Sitzung, eine sehr, sehr intensive Sitzung und es gab viel zu schreiben und so weiter. Ihr könnt euch das gerne alles im Pad angucken, was auch einige tun und natürlich danach im Wiki die Aufzeichnung wird es danach geben. Ansonsten beende ich hier den öffentlichen Teil der Vorstandssitzung am 29.10.2015 um 22.38 Uhr. Dennis, vielen Dank für die Sitzungsleitung dieser intensiven Sitzung. Intensiven. So, ja, der Slash hatte noch was. Dich würden wir dann gleich hochziehen nochmal, wenn du was hast. Und damit würden wir uns in den nicht öffentlichen Teil verabschieden. Oh, eine angenehme Sitzung. Das tut mir gut. Vielen Dank. Ich möchte noch kurz anmerken, ich habe keine weiteren Zahlen bekommen. Das heißt, die werden demnächst mal wieder normal veröffentlicht. Da schaut er den Paki auf. Paki, guten Tag. Ja, möchtet ihr euch noch verabschieden? Ich würde jetzt auch sagen, hier, Recordings könnt ihr ausmachen, oder? Paki Recording ausmachen, Vaku Recording ausmachen. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.